Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Omega Tau. Ich bin's schon wieder. Wir sind immer noch bei den Folgen von meiner Österreich-Tour im Juni und deswegen hört ihr mich relativ regelmäßig zurzeit. Bevor ich aber zum eigentlichen Thema komme, möchte ich noch eine Ankündigung machen mit einer Premiere für Omega Tau. Das freut mich ganz besonders. Und zwar planen wir mal wieder ein Hörertreffen in Stuttgart am 9. Dezember, irgendwann abends in der Innenstadt, eigentlich wie gehabt. Das ist ja noch keine Premiere, aber es wird dieses Mal einen Special Guest geben, von Markus organisiert. Und zwar wird dazukommen David Woods. David Woods ist der Gast, den Markus schon dreimal im Interview hatte, mit dem äußerst liebenswürdigen schottischen Akzent. Wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, das waren die Folgen 83, 97 und 176, wo es zweimal um Apollo ging und einmal um das Gemini-Programm. Genau, und der David Woods wird in der Gegend sein am 9. Dezember und würde dazukommen zu einem Hörertreffen. Das ist natürlich ganz besonders. Wenn ihr an dem Hörertreffen teilnehmen wollt, dann schickt einfach eine E-Mail an feedback@omegataupodcast.net. Dann bekommt ihr Details, wann und wo wir uns genau treffen. Ob ich selber dabei sein kann, ist noch nicht ganz sicher. Ich hoffe es, es wird sich aber wahrscheinlich erst kurzfristig rausstellen. Aber Markus wird auf jeden Fall da sein und natürlich dann David Woods. Wir würden uns freuen, wenn viele Leute kommen würden. Ich glaube, das ist eine ganz besondere Gelegenheit, eben auch mal einen Gast kennenzulernen. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema von heute. Wie gesagt, das ist jetzt hier noch ein Interview, das ich während meiner Österreich-Tour aufgenommen habe. Und zwar geht es heute um Bergbahnen. Ich war auf meinem Rückweg von Wien am Hintertuxer Gletscher und habe dort mit Martin Steinlechner über die dortigen Seilbahnen gesprochen. Und an dem Morgen bin ich von Meierhofen zur Talstation der Hintertuxer Bergbahn gefahren. Und es war total schlechtes Wetter. Die Wolken hingen total in den Bergen drin. Es war Nieselregen. Und ich hatte schon Sorge, dass das alles nicht klappt. An dem Vortag waren die Bahnen wohl nicht gefahren wegen zu viel Wind. Und dann habe ich gedacht, oh je, ob das überhaupt klappt. Aber an der Talstation hat mir gesagt, doch, ich sollte einfach hochfahren bis zum Tuxer Fernerhaus und würde dort meinen Gesprächspartner treffen. Und so war das dann auch. Ich bin mit zwei verschiedenen Seilbahnen quasi zwei Drittel den Berg hochgefahren, habe dort Martin Steinlechner getroffen und wir haben dann den Vormittag dort auf dieser Höhe quasi von dem Tuxer Fernerhaus verbracht, wo eben einerseits die Seilbahnen ankommen, zwei verschiedene, und dann aber auch noch mal eine Stufe weitergeht bis zur eigentlichen Bergstation dann. Das Interview oder die Folge teilt sich wieder in zwei Teile. Wir haben den ersten Teil als reines Interview aufgenommen in dem Büroraum direkt dort oben an der Bergstation. Das heißt, das ist nicht ganz frei von Hintergrundgeräuschen. Da war einfach dieses Summen von dem Antrieb und so weiter, und die Geräusche dort in der Bergstation eben waren immer da. Und im zweiten Teil gibt es dann einen Rundgang, wo wir uns die verschiedenen Räume, Einrichtungen und so weiter dort an der Station angeschaut haben. Das wird zum Teil ganz schön laut. Es gibt im Speziellen einen Teil, wo es sehr, sehr laut war. Ich habe den Teil drin gelassen. Das ist so ein bisschen, das führt letztendlich so ein bisschen zu Verzerrung, weil das einfach dann das Aufnahmeequipment auch nicht mehr so richtig gut mitgemacht hat. Ich habe mich aber entschieden, das drin zu lassen, weil es einfach auch die Gegebenheiten vor Ort wiedergibt. Und zu verstehen ist es trotzdem, ist auch kein allzu langer Teil. Aber ich würde sagen, hört es euch einfach selber an. Wie immer stellt sich unser Gast selber vor. Ja, ein herzliches Grüß Gott vom Hintertuxer Gletscher im hinteren Zillertal. Mein Name ist Steinlechner Martin. Ich bin der Betriebsleiter oder einer von 4 Betriebsleitern am Hintertuxer Gletscher und betreue eigentlich die Seilbahnen in technischer Hinsicht und bin weiters auch für die Personaleinteilung etc. zuständig. Das heißt, Sie sind hier vor allem für den Betrieb zuständig und wahrscheinlich auch für Wartungsmaßnahmen, Neubauten, wenn es sowas gibt? Es geht eigentlich um die Diensteinteilung vom Personal. Ja. Weil man braucht für jede Seilbahn eine gewisse Personalanzahl, damit dieses Werk funktioniert. Für das bin ich verantwortlich und zusätzlich dann für die Planung, welche Wartungsarbeiten stehen zum Beispiel während der Sommermonate an, in welcher Zeit die Bahn einfach nicht in Betrieb ist. Okay. Und natürlich auch die Entscheidungs- das Treffen einer Entscheidung, sage ich mal, bei widrigen Wetterverhältnissen, ob überhaupt ein Betrieb zulässig ist, ob ein Betrieb möglich ist, fällt auch unter meinen Aufgabenbereich. Ja, okay. Und vielleicht sagen Sie ganz kurz was hier zu den Bahnen, die es hier gibt. Ja, am Hintertuxer Gletscher haben wir die 3 Hauptzubringerbahnen, den Gletscherbus 1, 2 und 3. Das sind Einseilumlaufbahnen mit doppelt gelegter Förderseilschleife. Das besprechen wir gleich noch, was das ist. Ja, dann haben wir zusätzlich weitere 3 Stück Einseilumlaufbahnen als Parallelbahnen zu den großen Gletscherbussen. Dann haben wir 2 kuppelbare Sesselbahnen, 4 Sessellifte, 7 Schlepplifte und 2 Babylifte, das heißt Schlepplifte mit niederer Seilführung. Was ist der Unterschied zwischen einer Sesselbahn und einem Sessellift? Der Unterschied zwischen Sesselbahn und Sessellift ist folgender. Die Sesselbahn kuppelt in der Station vom Seil ab, wird langsam. Das bringt natürlich auch diesen riesigen Vorteil, dass das Ein- und Aussteigen für den Fahrgast einfach komfortabler ist. Ja. Und der Sessellift ist fix ans Seil geklemmt. Der fährt auf der Strecke und in der Station mit der gleichen Geschwindigkeit. Ja. Okay. Gut, das heißt, wir sprechen heute über Seilbahnen. Ich glaube, die es hier gibt, heißen auch Luftseilbahnen, richtig? Ein weiterer Begriff ist auch diese sogenannte Luftseilbahn. Ja. Es gibt dann noch Standseilbahnen, Schrägaufzüge und so weiter, wobei wir nur wirkliche Luftseilbahnen mit Ausnahme von Pendelbahnen haben. Ja, okay. Und eben so Zahnradbahnen oder so, darüber sprechen wir heute auch nicht. Ja. Okay, jetzt haben Sie schon wirklich einiges von den Arten von Bergbahnen genannt, die es hier gibt. Hier sind nur Einseilumlaufbahnen, richtig? Fast richtig. Dieses Funitel-System vom Gletscherbus 1, 2 und 3 ist eigentlich eine Zweiseilumlaufbahn, wobei das Ganze nur ein Förderseil besitzt, das einfach in 2 Förderseilschleifen ausgelegt wurde. Somit hat man eine breite Spur, eine größere Spurweite und ist natürlich vom Wind her sehr vorteilhaft. Ach so, weil die Bahn an 2 Seilen im Prinzip hängt, rechts und links. Die Bahn hängt an 2 Seilen, aber in Wirklichkeit ist das Ganze nur ein Seil, das 2-mal ausgelegt wurde. Okay. Einmal auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite. Ja, okay. Gut, und diese Einseilbahnen, die haben halt die Eigenschaft, dass die Führung und der Transport über ein Seil passieren. Genau, dieses bei der Einseilbahn ist das Förderseil gleichzeitig das Tragseil sowie das Zugseil. Ja. Das heißt, ein bewegendes Seil und sonst hat man bei diesem Seilbahnsystem nichts. Ja, so sind heute die meisten Seilbahnen, oder? So sind die meisten Seilbahnen, Es gibt natürlich 2 Seilbahnen, 3 Seilbahnen mit 2 Tragseilen, einem Zugseil, was für den Wind natürlich auch sehr, sehr vorteilhaft ist und man kann große Längen überbrücken mit diesem System. Ja. Aber das war bei uns eigentlich nicht so erforderlich. Ja, okay. Und welche Geschwindigkeiten erreicht so eine Seilbahn? Also unsere Hauptseilbahnen können mit 6 Metern pro Sekunde betrieben werden. Das entspricht dann einer Geschwindigkeit von 21,6 km/h. Okay. Und das ist auch so die Standardgeschwindigkeit? Ja, also bei kuppelbaren Sesselbahnen ist die Grenze eigentlich 5 Meter pro Sekunde. Ja, es gibt jetzt Prototypen mit 6 Metern pro Sekunde und es gibt auch schon Kabinenbahnen, Gondelbahnen mit 7 Metern pro Sekunde. Aber wir haben nur 6 Meter pro Sekunde. Mhm. Und was wiegt so eine Gondel hier zum Beispiel von diesen Gletscherbussen? Also vom Gletscherbus wiegt die leere Kabine mit oben mit diesem Klemmenwagen und den 4 Kuppelklemmen wiegt sie 2 Tonnen leer. Mhm. Und wie viele Leute passen da rein? 24. Okay. Das heißt, das Gesamtgewicht beträgt dann 4 Tonnen. Ja, ja, okay. Und wie viele Leute bekommen Sie damit auf den Berg? Also Förderleistung haben wir bei diesen Anlagen zwischen 3.000 und 3.200 Personen pro Stunde. Mhm. Okay, das ist bestimmt durch den Abstand der Kabinen? Da ist natürlich der Abstand der Kabinen ausschlaggebend, sowie die Fahrgeschwindigkeit. Und spielt das eine Rolle, wie lange das Ein- und Aussteigen dauert? Wie lange das Ein- und Aussteigen spielt eigentlich keine Rolle. Nur ausschlaggebend ist wirklich nur der Abstand am Förderseil. Ja. Wie oft das eine Kabine die Station verlässt. Ja. Das ist ausschlaggebend. Okay. Und diese Sessellifte, die eben in der Station nicht ausgehängt werden, die laufen langsamer, weil man die haben Vorgeschwindigkeiten von 2 Meter bis 2 Meter 20 pro Sekunde. Ja. Damit einfach das Einsteigen schon noch für den Fahrgast natürlich möglich ist und auch noch komfortabel ist. Das waren wahrscheinlich die ursprünglichen. Früher waren wir mit dieser Technik noch nicht so weit und das sind eigentlich die aus Anfangszeiten. Ja, ja. Ja. Dieses System, dieses fix geklemmte System. Ja, okay. Wie dick ist denn so ein Seil? Ja, wir haben Förderseile im Durchmesser zwischen 36 mm und 50 mm ist unser stärkstes Förderseil. Mhm. Und das ist ein Stahlseil, das eben aus so mehreren Adern besteht, oder wie man das nennt. Genau, das besteht jedes Förderseil besteht aus 6 Litzen. Litzen, ja. Und die Litzen bestehen wiederum aus einzelnen in sich verdrehten Drähten. Ja. Und somit wird dann im Werk dieses Seil so verseilt. Ja, ja. Und das muss logischerweise bei einer Einseilbahn ein unendliches Seil sein, also ein geschlossener Kreis. Das ist eine geschlossene Förderseilschleife, das ist richtig. Es wird aber nicht als ein Ganzes geliefert. Das wird, wollte ich gerade fragen, ja. Das wird auf einer Trommel geliefert, mit am Anfang und am Ende. Dann wird das Ganze eingezogen und dann am Ende der Arbeit wird das Förderseil verspleißt. Das heißt, die Litzen werden ineinander verdreht. Ja. Kann man diesen Spleiß noch finden später? Diesen Spleiß findet man. Und zwar am leichtesten ist der auffindbar, wenn man die Bahn relativ schnell betreibt, dann hört man ihn in der Station. Ah, okay. Und da gibt's der vergrößert und verkleinert sich ganz minimal der Durchmesser. Ja. Und das bringt ein anderes Vorverhalten, ganz minimal. Also aber er ist natürlich auch optisch sichtbar. Ah ja, okay, dann doch. Und wie wird das Seil transportiert? Das läuft ja über Rollen in irgendeiner Form. Also auf der Anlage, oder? Auf der Anlage, genau. Ja, das Seil wird von der Antriebsscheibe angetrieben. Ja. Die haben jetzt zum Beispiel bei dieser Anlage da oben am Berg. Ja. Dann läuft das Seil über Stützen, über diese Rollen, sogenannte Rollenbatterien, über Rollen ins Tal oder Richtung Berg. Ja. Und in der jeweiligen Gegenstation befindet sich dann eine große Umlenkscheibe. Da läuft das Seil rum und wird dann umgelenkt und wieder Richtung Berg gelenkt. Ja, okay, das heißt, es gibt einen Antrieb pro Seil. Es gibt bei einer Seilbahn immer nur einen oder eine Antriebsscheibe. Ja. Okay, und die kann im Tal oder auf dem Berg sein? Die kann wo es von den geografischen Gegebenheiten her besser passt, wird die Antriebsstation situiert, ja. Okay, das heißt, es hat sich hier angeboten, das auf dem Berg zu machen, weil mehr Platz oder woran ist ganz das? Unterschiedlich, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel die Bereitstellung der Energie. Mhm. Wie man das mit der Hochspannungsleitung bewerkstelligen kann. Und zum Beispiel beim Gletscherbus 3 drüben wäre es in der Bergstation gar nicht möglich gewesen, weil man Platz nicht hat, deswegen hat man es da in der Talstation gemacht. Ja, okay. Und wie haftet das Seil auf dem Antriebsrad? Ist das über die Spannung oder über die Reibung oder wie hält das? Da ist eine Gummieinlageschnur drinnen. Ja. Das ist eine Stahlantriebsscheibe mit einem Kranzprofil. Da ist eine Gummieinlageschnur drinnen und durch die Seilspannkraft wird das über die Reibung angetrieben. Okay, das heißt es reicht tatsächlich aus, dass sich das da festhält. Die Gummieinlageschnur, die Seilspannkraft und die Reibung, das sind eigentlich die drei Faktoren, damit man das Seil zum Bewegen bringt. Das heißt, das Seil wird am Anfang auf die Anlage aufgelegt oder aufgezogen, wie ja, und dann irgendwie festgespannt. Das heißt, da wird dann die Umlaufscheibe oder die Antriebsscheibe noch weiter nach außen gerückt. Es gibt dort wiederum zwei Systeme. Nach dem Spleißen, nach dem Verbinden dieser zwei Enden des Förderseils, wird das ganze Seil dann entspannt, sage ich jetzt einmal. Und dann hat jede Seilbahn einen Spannwagen. Das ist in der Regel ist die Umlenkscheibe, die kann entweder hydraulisch gespannt werden, das heißt, die wird nach hinten gezogen, dann wird das Seil auf seine Grundspannkraft gebracht und bei älteren Anlagen hat man das nicht hydraulisch gelöst, sondern da hat man einfach ein Spanngewicht, die dieses Seil immer auf Spannung hält. Okay, also das ist auch eine permanente Haltung der Spannung, das wird nicht irgendwie verschraubt oder sonst was und dann ist es fix. Die Umlenkscheibe ist auf einen Schlitten montiert und entweder das Gewicht oder der Hydraulikzylinder bewegen diesen Schlitten. Ja, okay. Das heißt, wenn wenig Leute sind, geht der Schlitten nach hinten, wird das Seil nachgespannt. Wenn jetzt mehr Leute einsteigen in die Anlage, wird ein bisschen nachgelassen. Ach so, das ist, weil es abhängig ist von der, Kraft, der Last. Genau, ist lastabhängig, deswegen muss das Ganze auch regeln und arbeiten können. Ja. Aber die Grundspannkraft im Seil ist immer die gleiche. Okay. Und wie hoch ist die Spannkraft? Da haben wir jetzt zum Beispiel bei den großen Anlagen haben wir wieder Seilspannkraft von 90 Tonnen. Mhm. Okay. Beim Gletscherbus 1 hat man das aus Platzgründen wieder mit einem Spanngewicht gemacht oder realisiert. Und da hat das Spanngewicht ein Gesamtgewicht von 164 Tonnen. Okay, das muss ja dann schon etwas größer sein, oder? Das ist dann etwas größer, ja. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt das Seil quasi montiert. Das Seil kann jetzt umlaufen. Jetzt müssen wir noch die Gondeln draufkriegen. Also die Gondeln sind ja während der Fahrt an dem Seil festgeklemmt. Ja, richtig. Jetzt, wenn die Kabine oder der Sessel in die Station einfährt, wird dieser Klemmapparat von einer Schiene übernommen. Ja. Und dann wird die Klemme aufgemacht. Das geschieht in den meisten Fällen mit einer schiefen Ebene. Mit der Schiene wird einfach ein Kuppelhebel nach unten oder nach oben gedrückt. Dann wird diese Klemme geöffnet. Das Seil wird aus dem Seilkanal der Klemme herausgeführt. Und der Sessel oder die Kabine fährt ganz einfach über Schienen einfach in der Station die Runde. Moment, und wie wird das ausgelöst, dass diese Kupplung sich öffnet? Da haben wir so Kuppelschienen montiert. Das sind schief montierte Schienen. Ja. Und auf der Klemme ist so ein Kuppelhebel drauf. Ja. Und der Kuppelhebel wird zum Beispiel da bei der Einfahrt beim Gletscherbus 2 nach unten gedrückt. Okay, mittels dieser Schiene. Ja. Und dann wird automatisch die Klemme geöffnet. Also die Schiene hat oben irgendwie auch eine... Also die Schiene ist nicht nur unten, wo das drauf läuft, sondern auch oben irgendwie. Es gibt eigentlich drei Schienen. Es gibt eine Laufschiene, dann gibt es eine Führungsschiene, damit das Fahrzeug geführt in die Station reinkommt. Ja. Und dann gibt es diese sogenannte Kuppelschiene, die für das Öffnen und Schließen der Klemme verantwortlich ist. Okay. Und wie schließt die, oder wie bringt die Klemme die Kraft auf? Ist das über eine Feder? Oder in der wie? Klemme sind verschiedene Arten von Federn eingebaut. Das können jetzt entweder Drehstabfedern sein oder normale Schraubfedern, Spiralfedern sein. Oder wir haben Klemmen im Baureihen mit Tellerfedern. Und durch ein Kniehebelsystem mit einem Totpunkt wird es so in sich verspannt, dass die Klemme also geöffnet oder geschlossen wird. Und wenn sie geschlossen ist am Seil, wird die Kraft über Federn aufgebracht. Wird das irgendwie beim Schließen, also wenn die Gondel aus der Station rausfahren soll, wird das nochmal überprüft? Also jede Klemme, die eine Station verlässt, wird geprüft, ob die ausreichende Klemmkraft am Seil vorhanden ist. Wie funktioniert das? Da gibt es verschiedene Methoden. Entweder man macht das Ganze mechanisch mit einem Prüffederpaket. Sollte jetzt das Hauptfederpaket einen Defekt aufweisen, dass dort die Klemmkraft oder die Federkraft absinkt, entspannt sich ein Prüffederpaket. Da wird ein Prüfhebel ausgelenkt und der betätigt dann bei der Ausfahrt einen Schalter. Und die neueren Anlagen machen das teilweise schon mit Kraftmessdosen oder mit sonstigen, so berührungslosen Endschalter haben wir da, so Beros heißen die bei uns. Da wird die Verformung der Kuppelschiene gemessen. Ah, okay. Und somit gibt es dann einen Rückschluss, wie groß die Federkraft ist. Also da wird letztendlich gemessen, wie stark diese Feder gegen die Kupplungsschiene drückt. Genau. Und wenn die nicht stark genug drückt, dann bleibt es nicht funktioniert. Dann automatisch stehen und die Weiterfahrt ist verhindert. Ja. Okay. Wenn die Gondel auf dem Seil ist, irgendwo auf der Strecke, dann gibt es keine Verbindung, sage ich mal, zur Station, oder? Über irgendwelche Sensorleitungen, sonst was. Da gibt es keine Verbindung. Die einzige Verbindung, die es gibt, ist dieses Lautsprechersystem oder dieses Kabineneinsprechsystem, damit man von der Station aus die Fahrgäste informieren kann. Ja, ja. Okay. Aber ansonsten gibt es keine Verbindung zur Station. Und gibt es an den Masten irgendwelche Messsysteme? Das Seil wird natürlich auf die korrekte Lage auf den Rollbatterien oder auf den Rollen überwacht. Ja. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es mit sogenannten Bruchstäben, die erkennen würden, wenn das Seil entgleist wäre. Ja. Oder diese Vorwarnung mit elektrischen Schaltern, die immer messen, ob das Seil genau in der Mitte der Rille ist oder ob das Seil vielleicht zu tief runterläuft. Mhm. Das könnte man jetzt zum Beispiel haben, wenn man einen Gummiverschleiß hätte oder durch irgendwelche Witterungseinflüsse, dass diese Rolle blockiert, was sie festgefroren ist, damit das Seil nach unten kommt. Das wäre eben dieses Frühwarnsystem. Ja, ja. Und diese Rollen auf den Masten, das sind auch Gummirollen? Da sind auch Gummieinlagen drinnen. Okay. Da sind ja immer, zumindest wenn man da durchfährt, sieht das so aus, da sind ja immer, weiß nicht, so 5 Rollen nebeneinander. Das ist ja nicht eine große Rolle, sondern so mehrere nebeneinander. Also eine Rollenbatterie besteht immer aus Wippen. Ja. Und muss immer eine gerade Anzahl von Rollen haben. Also entweder 2 Rollen, 4 Rollen, 6 Rollen. Aha, 8. Warum das? Ja, weil sich das dann selber im Gleichgewicht hält. Ah, okay. Das heißt, diese ganze Wippe an sich wippt. Genau. Und die rollen zueinander, die Lage ist aber fest. Oder bewegen sich die einzelnen Rollen auch gegeneinander? Die Zweierwippen bewegen sich gegeneinander. Ah, okay. Ja. Weil wenn jetzt die Bahn voller wird, wenn mehr Fahrgäste drinnen sind, verändert sich bei den Stützen der Ablenkwinkel. Ja. Und wenn die Bahn leer ist oder überhaupt nur das leere Seil ist, geht der Ablenkwinkel wieder kleiner. Weil das Seil halt dann nicht so weit runterhängt. Nicht so weit durchhängt, genau. Ja. Und das gleicht sich eigentlich durch dieses System immer selbstständig aus. Ja, okay. Wie ist denn das, wenn das Seil weiter durchhängt mit mehr Personen? Bedeutet das, dass sich das dehnt? Das Seil dehnt sich. Speziell, wenn das Seil neu ist, dehnt sich das Seil relativ viel. Und dann muss man einfach noch 1 bis 2 Saisonen, das muss man ein bisschen unter Beobachtung halten, das Seil einfach wieder kürzen. Mhm. Das heißt, dieser Spleiß wird wieder gesucht, wird wieder aufgemacht, dann wird ein Stück rausgeschnitten. In der Regel bei normalen Bahnen, bei normalen Einseilumlaufbahnen, sage ich zwischen 2 Meter wird es gekürzt und bei großen Anlagen zwischen 6 und 4 Meter. Ja, ja. Okay. Aber dieser Effekt, dass wenn mehr Leute drin sind, dass das Seil mehr runterhängt, das liegt nicht an der Ausdehnung, sondern daran, dass dieses Gegengewicht näher dran rückt. Diesen Durchhang gleicht dann dieser Spannwagen aus. Ja, okay. Und die natürliche Seildehnung, die geht ja ganz langsam. Ja, okay. Wie lang ist denn das Seil so hier jetzt zum Beispiel bei der Bahn? Also das längste Seil ist da beim Gletscherbus 2, das ist 9600 Meter lang. Ja, und wiegt? Ja, bei den 60 Tonnen. Mhm, okay. Circa. Okay. Okay, nochmal zurück zur Station. Also die Gondel ist jetzt in der Station ausgekuppelt. Genau. Und das Seil läuft mit konstanter immer Geschwindigkeit um. Das heißt, die Gondel kuppelt dann an einer anderen Stelle des Seils wieder ein und läuft halt in der Station langsamer. Wie wird denn die Gondel in der Station transportiert? Also in der Stadt, bei der Stationseinfahrt wird das Fahrzeug schon von Fördererreifen, von solchen Luftreifen übernommen. Mhm. Wenn die Klemme aufmacht, wird der Sessel oder die Kabine abgebremst. Dann bei der Kabine gehen dann die Türen auf, die Leute steigen aus, dann fährt das Fahrbetriebsmittel bereits in den Bogenförderer rein. Dann die talwärts fahrenden Leute steigen zu. Die Türen gehen wieder zu und diese Förderreifen beschleunigen die Kabine wieder Richtung Kuppelstelle, wo das Fahrzeug wieder aufs Seil aufgekuppelt wird. Aber zwischen diesem Abbremsen und dieser Beschleunigung gibt es keinen Antrieb? Doch, das wird alles mit Förderreifen gemacht. Alles mit Luftreifen wird das. weiter befördert. Ja, ja. Und da könnte man dann eben im Prinzip auch, wenn jetzt beim Einsteigen es irgendwie Schwierigkeiten gibt oder so, man diese Gondel anhalten oder langsamer fördern und dann später wieder auf das Seil draufhängen. Das ist speziell bei neuen Bahnen sehr schwierig zu machen. Also wenn es Probleme gibt mit Ein- und Aussteigen, muss man die ganze Anlage entweder stillsetzen oder verlangsamen. Das wirkt sich dann auf die ganze Anlage auf. Wieso kann man da nicht einfach die Gondel später einhängen? Weil das elektrisch mittlerweile so gemacht ist, dass dass speziell in diesen Bogen- und Einsteigebereichen teilweise die Abstandsregelung von sich geht. Und das wäre eigentlich technisch gar nicht mehr möglich, dass man das verlangsamt. Ach so, weil ja dann hinten auch mehr Bahnen reinkommen genau. Und dann, okay, ja. Dann produziert man sich dann selbst dann Stau. Ja, okay. Okay, gut. Wie wird denn das Seil angetrieben? Also wir hatten es schon von diesem Antriebsrad. Der Antrieb ist eigentlich so aufgebaut, wir haben, also als erstes haben wir entweder einen Drehstrom- oder einen Gleichstrommotor. Mhm. Der treibt dann in ein Planetengetriebe ein. Bei älteren Anlagen gibt es noch Blockgetriebe. Stand der Technik sind aber Planetengetriebe. Dann wird das Ganze über eine Torsions- oder Antriebswelle wird die Kraft auf die Antriebsscheibe übertragen und von der Antriebsscheibe oder mit der Antriebsscheibe wird das Seil angetrieben. Und wie viel Leistung hat der Motor? Die Motoren haben Leistungen von 300 bis 450 kW pro Maschine. Mhm. Okay. Das heißt, es ist schon auch ein signifikanter Energieverbraucher hier dann im Tal. Ja, auf alle Fälle. Ja. Wenn man bedenkt, dass eben diese großen Gletscherbusse pro Anlage 4 Antriebsmotoren haben, da ist man dann schon im Megawattbereich pro Anlage, was man Leistungsaufnahme hat. Sie haben ja aber hier kein eigenes Kraftwerk. Kraftwerk haben wir kein eigenes, nein. Ja, ja. Wir beziehen alles vom regionalen Energieversorger. Ja, okay. Wenn die Anlage angehalten werden muss, jetzt wegen irgendwie, also kurzfristig angehalten werden muss, zum Beispiel, weil jemand beim Ein- oder Aussteigen Probleme hat, dann wird nicht der Motor angehalten, sondern es wird irgendwie ausgekuppelt, oder? Nein, es wird der komplette Antrieb stillgesetzt. Da steht auch der Motor. Ah, okay. Es gibt dann da zwischen Antriebsmotor und Seilscheibe gibt es keine Kupplung mehr. Also keine in Betrieb lösbare Kupplung. Das ist alles ein starrer Antrieb. Okay. Das heißt, es geht dann aber auch direkt auf die Last von dem Netz, wenn hier ausgeschaltet wird. Das geht direkt auf die Last vom Netz. Okay, ne? Okay. Muss man da, wissen Sie, das muss man da irgendwie mit dem Energieversorger dann speziell das besprechen, dass man da halt schnell so viel Leistung bekommt und. Nein, also oder es wird von Grund auf so viel Leistung zur Verfügung gestellt, dass das schon möglich ist, mit den Bahnen wieder in Betrieb zu gehen. Okay, weil das ist ja eine recht große Schwankung dann, wenn das man das. Das sind relativ große Schwankungen, Aber das wird vom Netzversorger bereitgestellt. Okay. Wie stellt man denn fest, ob es jetzt gerade Probleme gibt, zum Beispiel mit dem Ein- und Aussteigen? Also klar, es ist hier an jeder Station jemand, der schaut und der einen Schalter betätigen kann im Notfall, genau, der Ein- oder? Und Aussteigevorgang wird immer von unseren Mitarbeitern überwacht. Ja. Die Mitarbeiter sind behilflich beim Ein- und Aussteigen. Wo man natürlich solche Situationen hat, wo man die Bahn im Vorhinein schon verlangsamen muss, sind zum Beispiel Rollstuhlfahrer oder Leute mit einer Gehbehinderung. Ja. Sowas sieht man ja, oder Kinderwegen, sowas sieht man ja im Vorhinein schon und dann wird eben die Bahn verlangsamt oder sogar stillgesetzt. Und da ist es dann aber auch wirklich so, dass dann jemand den quasi permanent am Schalter ist, auch wenn jemand beim Einsteigen quasi ein Problem hat. Unsere Mitarbeiter befinden sich da im Ein- und Aussteigebereich und wenn der jetzt da sieht, jetzt kommt jemand mit einem Kinderwagen, dann bleibt der mit der Anlage stehen, hilft dem beim Einsteigen und nimmt dann die Anlage wieder in Betrieb. Ja, okay. Das Seil verlangsamt deine Geschwindigkeit dann, doch, haben Sie ja gesagt, verlangsamt die Geschwindigkeit auch. Also wenn die Bahn steht, steht alles. Ja. Steht und mit langsamer genauso. Mit langsamer fährt halt dann alles langsamer. Ja. Das ist dann wieder so abgestimmt, dass diese ganzen Bogenförderer und Stationsförderer natürlich wieder mit Seilgeschwindigkeit, der Stationsförderer oder der Verzögerer und der Beschleuniger mit Seilgeschwindigkeit fahren und der Bogen natürlich dann entsprechend langsamer, damit man da nicht mit dem Abstand dann Probleme kriegt. Ja, okay. Und gibt es auch irgendwelche Sensoren, die Probleme überwachen? Jetzt, was weiß ich, wenn die Türen nicht zugehen, das mit den Klemmen, das hatten wir schon. Ja, die Klemmen werden überwacht, die Türen werden überwacht. Mhm. Dann im ganzen Stationsumlauf wird immer überwacht, wo sich die Kabine gerade befindet, ist sie zu schnell, ist sie zu langsam. Also Überwachungseinrichtungen haben wir sehr, sehr viele. Okay. Wie ist da der Unterschied zwischen Sommer- und Winterbetrieb? Ja, natürlich, die Fahrgeschwindigkeit ist im Winter schon höher. Wegen so höherer Förderleistung dann, oder? Weil wir einfach mehr Gäste haben. Ja, ja. Aber natürlich auch im Sommer, die Fahrgeschwindigkeit wird immer dem Fahrgast aufkommen, aber natürlich auch dem Wetter angepasst. Ja. Speziell bei Wind muss man dann schon die Fahrgeschwindigkeit natürlich der Windgeschwindigkeit anpassen. Ja, ja. Wie ist denn das mit dem Wind? Das, die größte Gefahr ist quasi ein Entgleisen des Seils, oder? Richtig, ja. Und deshalb hat man sich eigentlich bereits 1995 schon entschieden, den Gletscherbus 2 in der Funitel-Ausführung zu errichten, weil man eben durch dieses doppelt gelegte Förderseil, durch diese zwei Förderseilstränge, die zum Richtung Berg und Tal fahren, einfach durch diese breitere Spur eine sehr, sehr große Windstabilität erzielen kann. Mhm. Und so sind wirklich Windgeschwindigkeiten bis 100 km/h, können wir einen sicheren Betrieb gewährleisten. Okay, das heißt, Sie hatten gesagt, gestern war hier kein Betrieb, da waren die Windgeschwindigkeiten tatsächlich höher. Die Windgeschwindigkeiten waren gestern nicht höher, aber der Gletscherbus 2 befindet sich momentan in einem elektrischen Umbau. Ah, und wir haben natürlich nur die Parallelbahn, diese Vierer-Kabinenbahn, Einseil-Umlaufbahn, die ist natürlich nicht so windstabil. Ah, da muss man teilweise bei 40, 50 km/h je nach Windrichtung schon sagen, es ist einfach zu gefährlich und wir müssen den Betrieb einstellen oder wir können gar nicht aufmachen. Ja, ja. Okay, ist das Schwingen, gut, das ist jetzt bei dem Gletscherbus dann auch wahrscheinlich eben weniger. Dieses Entgleisen des Seils wird im Prinzip, könnte durch das Schwingen von Gondeln passieren oder durch die Kraft des Windes an sich auf das Seil. Ja, wenn man jetzt Wind quer zur Bahnachse hat, fängt das ganze System dann so zum Schwingen an, dass eine Seilentgleisung möglich wäre. Unabhängig von den Gondeln oder? Nein, also nur mit Gondeln. Mit also Gondeln. Beim leeren Seil passiert nichts. Okay. Passiert gar okay. nichts. Ja. Aber wenn Gondeln drin sind, das wird dann so eine dynamische Masse, was dann einfach irgendwann zu viel wird für das ganze System. Ja. Deshalb muss man im Vorhinein schon sagen, es ist zu gefährlich. Okay. Und machen Sie das tatsächlich an den Windgeschwindigkeiten fest oder an den Rückmeldungen von den Sensoren, jetzt zum Beispiel in den Masten, ob das Seil noch mittig läuft oder nicht? Es gibt natürlich Erfahrungswerte bezüglich der Windgeschwindigkeiten, aber das Beste sage ich immer, wenn man sich selber ein Bild davon macht, speziell der Betriebsleiter mit den Maschinisten, die mit der Anlage erfahren, da macht dann einer mal eine Probefahrt und dann wird entschieden, es geht oder es geht nicht. Also der macht tatsächlich eine Probefahrt und spürt, wie stark es schwankt. Der spürt es am eigenen Leib. Okay, ja. Okay. Da muss man wahrscheinlich auch Erfahrungen entwickeln. Der Kollege gestern war da in dieser glücklichen Situation gestern. Ja. Aber da muss man wahrscheinlich Erfahrungen sammeln, oder? Da muss man natürlich Erfahrungen sammeln und natürlich Vorsicht walten lassen. Ja, ja, okay. Was gibt es denn sonst noch für Gefahren sozusagen, weshalb man die Bahn abschalten müsste? Niederschlag ist wahrscheinlich nicht so ein Problem, oder? Niederschlag ist nicht so ein Problem. Durch das, dass wir auf dieser Höhe sind, da mit dem Gletscherbus 3 speziell, Bergstation auf 3250 Metern, haben wir das Problem vom Raureif. Mhm. Das heißt, wir haben da Raureifansammlungen, die teilweise bis zu einem Meter lang sein können. Und da muss man natürlich das schon überprüfen, ob keine Rolle festgefroren ist, damit das alles gängig ist. Ja. Das muss man natürlich schon überprüfen. Und im Sommer natürlich ein Gewitter. Das ist ein großes Problem. Mhm. Aber ein Gewitter kann man ja vorhersagen mittlerweile relativ genau. Ja. Die Wettervorhersagen sind relativ genau mittlerweile. Und bei einem herannahenden Gewitter müssen wir die Bahn natürlich auch zumachen. Ja. Okay, ich nehme an, dass die Masten Blitzableiter haben. Die Gondeln an sich wären ja wahrscheinlich erstmal auch nicht so das Problem wegen faradäischen Käfig. Richtig. Aber das Seil, das muss man dann erden, wenn Blitzeinschlag das droht. Seil, die Bahn wird leer gefahren, das heißt, dass alle Fahrgäste ausgestiegen sind, dass die Bahn wirklich leer ist. Dann wird die Bahn angehalten und das Seil geerdet. Weil über das Seil holt man sich natürlich den Blitz in die Station rein. Ja, okay. Und findet dann die Erdung, wo findet die statt? Die Erdung findet an der Stationsausfahrt statt. Mhm. Da werden dann Erdungsstangen aufs Seil geklemmt. Mhm. Und sollte es zum Blitzeinschlag kommen, wird die Spannung über diese Erdungsstangen gegen Erde abgeleitet. Okay. Und wie oft kommt es vor, dass man wegen Gewitter die Bahn stilllegen muss? Das ist ganz verschieden. Wir haben Jahre dabei, da haben wir drei Gewitter im Sommer. Ja. Wir haben aber Jahre dabei, da haben wir ein Gewitter pro Woche oder drei Gewitter pro Woche. Ja, okay. Das muss man sich, da muss man einfach vorsichtig sein und mit offenen Augen durch die Welt gehen, damit man das frühzeitig erkennt, ja, und frühzeitig reagieren kann und entscheiden kann, dass man die Bahn jetzt leer fährt. Ja, okay. Und das heißt, es kann aber unter Umständen vorkommen, dass eben noch Leute in der Bergstation sind, aber jetzt gerade nicht fahren können. Die müssen dann warten, bis es wieder vorbei ist, und werden dann später runter transportiert. Die Fahrgäste, die in einem Berg sind, warten dann. Und wenn, ja, das Gewitter wieder abgezogen ist, nimmt man die Bahn wieder in Betrieb. Ja. Man macht eine Probefahrt und dann können die Fahrgäste wieder einsteigen und Richtung Tal fahren. Ja, ja. Okay. Brandschutz ist sicherlich auch ein Thema. Brandschutz ist ein großes Thema. Also es gibt natürlich auch Brandschutzüberprüfungen, die finden im Rahmen von 5 Jahren statt. Da kommt ein externer Prüfer, schaut sich die ganze Anlage bezüglich Brandschutz an. Mhm. Dann haben wir interne Brandschutzbeauftragte, die immer das Ganze überwachen. Und die Stationen sind mittlerweile mit automatischen Brandmeldeanlagen ausgerüstet. Mhm. Und es sind eigentlich nur noch nicht brennbare Materialien verbaut. Okay. Das heißt, es beginnt unten da beim Einstieg mit den Gummimatten bis in den Kabinen, die Polsterbezüge, das ist eigentlich alles nicht mehr brennbar. Ah ja, okay. Gut, so ein Brand in einer Gondel wäre auch nicht besonders schön. Ja, okay. Dann müssen Sie sich irgendwie gegen Flugzeuge, Hubschrauber und sowas sichern? Also sämtliche Seile oder auch Hochspannungsleitungen, die wir im Skigebiet gespannt haben, sind in einer Flughinderniskarte bei der Landesregierung eingetragen. Dort holen sich die Hubschrauberunternehmen, Flugunternehmen die Daten, mhm, damit sie im Cockpit auf dem GPS sichtbar haben. Zusätzlich gibt es Warnanstriche an den Stützen, das heißt, teilweise sind die Stützen orange gefärbt oder Luftwarnkugeln montiert. Teilweise haben wir sogar an den Seilen direkt montierte Kugeln, Luftwarnkugeln, damit einfach der Pilot dann sieht, von wo nach wo verläuft das Seil. Ja, okay. Es gibt aber, das hier ist keine Zone, wo man nicht drüber fliegen darf. Ja. Da gibt es nur bestimmte Abstände einzuhalten. Da gibt es nur bestimmte Abstände einzuhalten. Ja. Immer mit der Verkehrsmaschine wird man normal keine Probleme haben. Ja. Aber wir haben natürlich relativ viel, was wir mit dem Hubschrauber machen. Sei es im Winter oder auch im Sommer die Patientenversorgung, ja, aber natürlich auch Last- und Transportflüge, ja, ja, Lawinensprengflüge, okay, das, ja, gehört alles dazu. Ja, okay. Wie ist das mit Tieren? Muss man sich da irgendwie schützen? Weiß ich nicht, ich meine, das Seil oder die Masten, das Seil läuft ja relativ weit oben über die Masten. Das heißt, irgendwie Rehe oder so sollten vermutlich kein Problem sein. Ich weiß nicht, wie ist es mit Vögeln? Also ein Vogel, sobald sich das Seil zu bewegen beginnt, haben wir mit den Vögeln eigentlich kein Problem. Ja. Es sind gewisse Bereiche, die für das Wild abgezäunt sind, damit man da keinen Kontakt zusammenbringt. Ja. Aber die Tiere sind eigentlich relativ scheu und die suchen da eigentlich, also kommen der Anlage nicht zu nahe. Ja, ja, okay. Was gibt es denn sonst noch so für Sicherheitseinrichtungen? Haben wir irgendwas vergessen? Spielt Temperatur eine Rolle? Wird es irgendwann zu heiß oder zu kalt für den Betrieb von der Anlage? Also für den Betrieb der Anlage gibt es eigentlich kein Temperaturfenster. Das Einzige natürlich, wenn es dann zu kalt wird, muss man dann auch wieder meistens der Betriebsleiter dann entscheiden. Es ist für den Fahrgast nicht mehr fein, dann da fahren zu gehen. Ja. Wenn man Temperaturen von minus 28 bis 30 Grad hat, wird dann der Betrieb eingestellt, weil es einfach zu gefährlich wird. Da spielt ja wahrscheinlich irgendwann auch eine Rolle, dass dann im Falle, dass in einem Sessellift, dass man den länger anhalten muss, aus irgendeinem Grund, dass da die Leute erfrieren könnten, genau, oder? Das ist in einer Kabinenbahn schon ein Problem, aber auf einem Sessellift ist nochmal das größere Problem, ja, weil wenn da noch ein bisschen Wind dazugeht, dann ist das einfach zu gefährlich und findet kein Betrieb statt. Ja, ja. Wie sind denn da die Konzepte, wenn man tatsächlich eine Bahn anhalten muss oder der Motor kaputt geht? Und die Gäste sind jetzt erstmal in den Gondeln oder in den Sesseln. Also in erster Linie hat jede Anlage einen Notantrieb. Das ist ein großes Dieselaggregat. Da kann man dann auf der Antriebsscheibe einen Ritzel einrücken. Mhm. Und das Dieselaggregat treibt eine Hydraulikpumpe an, Mit dieser Hydraulikpumpe wird dann der Druck auf dieses Ritzel gebracht und die Bahn wird hydraulisch mit einem Meter pro Sekunde leer gefahren. Mhm. Das heißt, wenn jetzt der Motor kaputt wäre, aber wenn man mal einen Stromausfall hätte, kann man die Bahn immer mit einem Notantrieb leer fahren. Ja, trotzdem kommt es ja manchmal vor, dass Leute aus Gondeln evakuiert werden müssen oder aus Sesseln, glaube ich auch. Es gibt natürlich Fehler, wo der Notantrieb auch nicht mehr einsatzbereit ist oder nicht mehr verwendet werden kann. Ja. Wenn man zum Beispiel mit der Lagerung irgendwo ein Problem hätte von einer großen Antriebs- oder Umlenkscheibe, ja. Dann gibt es natürlich, oder muss man die Bergung einleiten. Ja. Das kann man jetzt entweder machen, dass man die Fahrgäste mit dem Hubschrauber, mit dem Tau aus den Kabinen holt, oder dass jemand von uns mit solchen Seilfahrgeräten zur Kabine hinfährt und dann die Fahrgäste auf dem Boden abseilt. Okay. Gut, das mit dem Hubschrauber, da seilt sich dann wahrscheinlich auch eine Person aus dem Hubschrauber ab und hilft den Leuten da. Okay. Weil die müssen ja zum Beispiel dann erstmal die Tür überhaupt aufkriegen. Genau, das ist dann. Also wurscht, wie man hinkommt, entweder mit dem Hubschrauber oder mit dem Seilfahrgerät, der erste Schritt vom Bergemann ist einmal, die Türen zu öffnen und in die Kabine hineinzugelangen, ja, die Fahrgäste zu beruhigen und dann entweder für den Abflug oder für das Abseilen vorzubereiten. Ja, das Sicherheitsgurte anlegen. Ja. Und das Ganze einfach zu koordinieren. Ja. Und würden das auch jetzt Sie machen, wenn so ein Fall wäre? Es gibt für jede Bahn oder für jede Anlage gibt es ein ausgearbeitetes Bergekonzept. Das wird jährlich geschult und geprobt. Also die Bergung am Seil machen unsere Mitarbeiter. Okay. Und erstes Ziel ist aber erstmal, die Anlage wieder zum Laufen zu bringen. Das heißt, wenn jetzt so ein Fall wäre, würde man über die Sprechanlage die Leute informieren, dass sie jetzt halt erstmal warten müssen. Und wenn dann nach x Stunden das nicht funktioniert hat, dann würde man eine Bergung in Betracht ziehen. Ja, es gibt ja vom Gesetzgeber her diese Richtlinie, dass die Bergung nach 3,5 Stunden abgeschlossen sein muss. Also man hat jetzt nicht wirklich stundenlang Zeit, das Ganze wieder zum Laufen zu bringen. Ja. Speziell, wenn man solche gravierenden Schäden hätte, wäre das auch nicht in Stunden repariert, weil da muss dann jemand von der Herstellerfirma kommen. Das kann sich dann über Tage, im schlimmsten Fall sogar über Wochen ziehen. Ja. Also Priorität hat, wenn man einen Stillstand hat, die Fahrgäste aus den Kabinen zu bringen. Okay, das heißt, man zieht tatsächlich relativ schnell, plant man dann die Bergung. Wenn es mit dem Notantrieb nicht funktioniert, wird macht man das gleich. Weil so eine Bergung ja auch nicht so ganz ohne ist wahrscheinlich. Oder so Leute, die noch nie abgeseilt wurden, dann da plötzlich aus so einer Bahn raus abzuseilen. Das wäre dann ein großes Problem. Ja. Noch eine Frage zum Thema Sicherheit. Bei den moderneren Sesselbahnen sind das ja, da gibt es ja diese Bügel, die automatisch öffnen und schließen. Das heißt, man versucht sich da auch abzusichern gegen, ich sag mal, leichtsinnige Fahrgäste. Zum einen gegen leichtsinnige Fahrgäste, aber der größere Aspekt ist sicher die Kinderbeförderung, weil es einfach für die Kinderbeförderung sicherer ist, wenn sich der Bügel automatisch schließt und in der Bergstation erst kurz vor dem Ausstieg wieder öffnet. Ja. Wie ist denn das? Dürfen Kinder alleine fahren? Ab einem bestimmten Alter wahrscheinlich, oder? Nein, das ist eigentlich alles größenabhängig. Ah, okay, ja. Also unter 1,10 Meter muss ein Erwachsener ein Kind mitnehmen. Mhm. Oder pro Erwachsener ein Kind. Zwischen 1,10 Meter und 1,25 Meter pro Erwachsener zwei Kinder. Mhm. Und über 1,25 Meter dürfen die Kinder dann alleine fahren. Okay. Und jetzt, das ist jetzt nur für den Sommer relevant, Babys nimmt man auf dem Schoß mit, oder wie geht das? Oder dürfen Babys überhaupt nicht Sessellift fahren? Wohl. Sie werden auf dem Schoß befördert, aber mit größter Vorsicht. Ja. Und Hunde gehen gar nicht? Haben wir auch schon transportiert. Okay. Hund, Katze, Maus, alles schon am Gletscherband. Okay. Gut. Sie wollten gerade noch was zum Seil sagen. Bezüglich der Seilkontrolle. Natürlich muss das Seil auch kontrolliert und gewartet werden. Das geschieht in monatlichen Abständen. Das heißt, einmal monatlich wird es entweder von zwei Mitarbeitern augenscheinlich kontrolliert. Mhm. Die Fahrgeschwindigkeit ist dann 0,3 Meter pro Sekunde, also so langsam wie es geht. Ja. Und wir sind jetzt in der glücklichen Lage, selber ein magnetinduktives Prüfgerät zu haben. Dann können wir das Seil einmal monatlich magnetinduktiv prüfen. Mhm. Bringt natürlich den riesigen Vorteil, dass man die Fahrgeschwindigkeit auf 5 Meter pro Sekunde erhöhen kann. Mhm. und natürlich eine optimale Überwachung vom Seil hat. Ja. Weil das Seil wird eigentlich durchleuchtet bzw. geröntgt. Ja, wir hatten neulich eine Podcast-Episode über zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Das ist ja genau dann so ein Verfahren, wo eben ein Magnetfeld induziert wird und dann das quasi zurückgespielte Signal dann gemessen wird. Und in gewissen zeitlichen Abständen muss man diese Prüfung dann von einem externen Prüfer machen lassen, der dann einen Prüfbericht natürlich verfasst. Das wird dann wieder an die zuständige Seilbahnbehörde weitergemeldet, damit man immer eine optimale Überwachung vom Förderseil hat. Ja. Das Ganze gibt es natürlich auch bei den Seilklemmen. Da wird auch in gewissen Jahresabständen oder Betriebsstundenabständen werden die Klemmen rissgeprüft, mal magnetinduktive Rissprüfung gemacht. Ja. Da sind wir jetzt momentan gerade dabei. Ja. Die Rollen, die müssen ja sicherlich auch geprüft werden, oder? An den Masten auch. Ja, jährlich wird diese sogenannte Hauptuntersuchung oder diese Revision durchgeführt. Da wird das Seil an der Stütze wird abgehoben, also von den Rollen abgehoben. Die Rollen werden kontrolliert, ob man ein Lager schon hat, weil da sind alles Kugellager drinnen, wieder ob der Gummi-Einlagering, ob der verschlissen ist. Mhm. Und so wird das eigentlich von unseren Mitarbeitern dann kontrolliert. Mhm, okay. Das heißt, an Sensoren haben Sie eben die Sensoren, die in den Rollen, die die Führung des Seils überwachen, die Sensoren, die das Schließen der Klemmen überwachen. Was noch? Sicherlich am Motor, also den einen oder anderen Parameter, der geprüft dann wird. Natürlich die Drehzahlkontrolle mit Tachos und so weiter. Ja. Dann in der Station die Sensoren, die überwachen, wo überhaupt dieses Fahrbetriebsmittel, wo sich es befindet, ob es die vorgeschriebenen Wegzeiten einhalten kann oder einhaltet. Ja. Ja. Das heißt, jede Gondel, es ist jederzeit bekannt, wo sich jede Gondel befindet. In der Station schon. Ja, in der Station schon. Okay. Auf der Strecke nicht, aber in der Station schon. Ja. Da wird auch überwacht, ob sie mit einem passenden Abstand die Station verlässt, ob sie zu knapp beieinander ist und so weiter. Mhm. Und ob die Türen auf oder zu sind. Mhm. Und wissen Sie auch, wie viele Leute da ein- und ausgestiegen sind? Ja, ich habe mir es einmal ausgerechnet, der Gletscherbus 2 befördert circa 1 Million Fahrgäste im Jahr. Okay, aber es ist nicht so, wenn jetzt hier Gondel Nummer 10 ankommt, dass Sie irgendwie wissen, da sind unten drei Leute eingestiegen. Nein, das weiß man nicht. Okay. Irgendwas Wichtiges vergessen? Die Frage wäre, wie viel Sie zum Thema Konstruktion sagen können. Das wäre natürlich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, wie viel Sie damit zu tun haben. Ja, zur Konstruktion kann man eigentlich sagen, dass als erstes muss man natürlich einmal entscheiden, von wo bis wo soll die Anlage führen. Ja. Damit sie gut ins Skigebiet passt, damit die Anbindung passt, damit für die Skifahrer einfach komfortabel ist. Dann wird das Ganze von Seilbahnplanern, da gibt es eigene Seilbahnplaner, einmal geplant. Wie könnten die Talstationen ausschauen? Wie könnten die Bergstationen ausschauen? Eine mögliche Streckenführung. Mhm. Dann nimmt einmal der Vermesser das ganze Gelände auf. Wo haben wir große Höhen zu überwinden? Wo muss man die Stützen hinstellen? Dann gibt es dann diesen sogenannten Längenschnitt, den macht dann der Hersteller. Was ist das? Der Längenschnitt, das ist eigentlich eine Zeichnung, wo das gesamte Gelände auf der Länge der Anlage aufgenommen wurde, wo man dann festlegt, da kommt der Stütze hin, da kommt der Stütze hin, was für Stützen, wie hoch müssen sie sein. Ja. Das macht aber eigentlich der Seilbahnplaner und der Hersteller. Okay. Wie hoch sind denn die Stützen hier bei den Bahnen? Also wir haben Stützen zwischen 10 und 35 Metern. Okay. Und inwieweit, also sicherlich muss ja bei dieser ganzen Planung eben in Betracht gezogen werden, wie die zum Beispiel die Windgeschwindigkeiten oder wahrscheinlich hauptsächlich die Windgeschwindigkeiten sind. Werden da dann irgendwie so langfristige Wettermessungen ausgewertet? Wettermessungen werden da schon mit eingenommen. Man muss natürlich einmal entscheiden, was soll es denn für eine Anlage werden? Wird es ein Sessellift, wird es ein Schlepplift? Dann muss man sich natürlich auch die Strecke so anpassen, dass man vielleicht ein bisschen, wenn man jetzt eine prädestinierte Windrichtung hat, dass man das vielleicht ein bisschen sich zunutze macht. Ja. Dass man genau da die Bahnachse hineinlegt. Ja. Und dann braucht man natürlich ein wildbachtechnisches und lawinentechnisches Gutachten. Ach so, genau, das wäre auch eine Frage. Die Masten, die müssen ja relativ stabil stehen, logischerweise. Ja. Das heißt, da müssen dann so Lawinengefahren und so müssen da berücksichtigt werden. Lawinengefahren müssen berücksichtigt werden. Ja. Natürlich muss der Geologe entscheiden, ist das überhaupt der richtige Standort für eine Stütze? Ja. Wenn man es jetzt auf Fels betoniert, muss man das Ganze mit Ankern sichern, damit man das Fundament richtig verankern kann. Ja, und inwieweit müssen Sie hier bei den Masten gucken, dass da alles in Ordnung ist? Ja, es gibt monatlich eine Streckenkontrolle. Ja. Das wird von einem unserer Mitarbeiter wird das gemacht. Mhm. Der kontrolliert wirklich monatlich jede Stütze vom obersten Punkt, wo man einen Kettenzug einhängt, zum Seil abheben, bis runter, über die Leiter runter, die Rollenbatterien, den Lauf der Rollen, ob man was hört, ob man was sieht, ob die Schweißnähte werden augenscheinlich kontrolliert, dann steigt über die Leiter nach unten bis zu den Ankerschrauben, ob sich da was verändert hat, natürlich ob das Fundament, ob sich irgendwo Risse gebildet haben, ja. Also das wird monatlich von uns kontrolliert, ja. Und wieder im 5-Jahres-Rhythmus von einem externen Prüfer. Okay, und das ist dann im Wesentlichen eine Sichtprüfung? Das ist im Wesentlichen eine Sichtprüfung. Okay. Es gibt natürlich Stützenbauwerke, haben wir auch bei uns da, wo wir elektrische Messeinrichtungen drinnen haben, die permanent die Ankervorspannung messen. Mhm. Oder okay. Die Ankerspannung messen. Ja, ja. Und wenn im Winter große Schneeverwehungen sind oder so, muss man die da wegmachen, weil die sonst zu sehr auf die Stütze drücken? Also es hat sich eigentlich herausgestellt, dass sich um die Stütze ein sogenannter Kolk bildet. Mhm. Das heißt, der Schnee wird eigentlich um die Stütze herum schön ausgeblasen. Ja, wenn es wirklich Schneeansammlungen gibt, schiebt man die mit dem Bischengerät, wenn man zukommt, schiebt man sie weg. Ja. Oder teilweise beim Gletscherbus 3 macht man es auch händisch, weil man mit dem Bischengerät nicht zukommt. Das hat aber diesen Hintergrund, dass man den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand zum Boden, dass man das einhalten kann. Ah, okay, ja. Okay, gut, wir waren ja eigentlich bei der Konstruktion. Man hat dann eben die Planung und dann baut man, gut, das kommt wahrscheinlich auch sehr speziell auf die Bahn an, also man baut dann natürlich als erstes die Stationen und die Masten. Genau. Also als erstes, oder zu Beginn, muss man mal sich überlegen, wie macht man diese Streckenausrichtung? Wie erstellt man die Strecke? Ja. Verlässt man sich auf den Hubschrauber, installiert man eine temporäre Materialseilbahn während der Bauzeit. Man ist natürlich nicht so wetterabhängig, wenn man die Materialseilbahn hat. Ja. Dann wird diese Materialseilbahn aufgestellt. Dann kann man die Bergstation beliefern mit Eisen, Beton, was man halt also braucht. Dann werden die Fundamente für die Stützen gemacht und gleichzeitig natürlich die Talstation errichtet. Mhm. Oder die Stationsgebäude generell. Und es gibt aber Stützen, die ausschließlich sozusagen aus der Luft gebaut werden, wo es keine... Es gibt Stützen, die ausschließlich aus der Luft gebaut werden. Ist bei uns eigentlich nicht die Regel. Ja. Wir versuchen alles, wenn es geht, mit der Materialseilbahn für die Bauzeit zu erschließen. Ja, okay. Die Bahn hier geht ja auf den Gletscher. Ja. Gibt es Stützen im Eis? Also bei den großen Anlagen haben wir alle Stützen auf Fels verankert. Mhm. Aber bei den Schleppliften... Und bei einem Doppelsessellift in der 4. Sektion haben wir Gletscherstützen. Das heißt, diese Stütze hat eine andere Konstruktion und ist wirklich im Gletschereis eingegraben. Das heißt, sie fließt mit dem Gletscher nach unten? Sie fließt mit dem Gletscher nach unten. Ja. Also wir haben an die 50 Stützen, die im Gletschereis stehen. Die fließen natürlich mit dem Gletscher mit. Das heißt, man muss natürlich das Ganze sehr genau beobachten, wie sich das verhält. Und die Stützen werden zweimal im Jahr ausgegraben und wieder neu positioniert. Das heißt, die Stützen werden zweimal im Jahr versetzt, damit sie wieder an der ursprünglichen Stelle sind. Das ist aber wahrscheinlich eine aufwendigere Geschichte, oder? Wie lange dauert das? Zum Beispiel beim Schlepplift Olpera dauert es circa eine Woche pro Lift. Mhm. Das heißt, jede Stütze wird mit dem Bagger ausgegraben. Wird ein neuer Standort gemacht mit dem Bischengerät, dann wird die Stütze dort hingeschoben, dann wird das Ganze wieder überschüttet. Ja. Und wenn das erledigt ist, kommt dann die Feineinstellung an den Rollbatterien, wo man das Ganze wieder einspurt, damit das alles ordnungsgemäß läuft. Wie tief ist so eine Stütze im Gletscher drin? Die Stützen sind drinnen zwischen 1 und 3 Meter ungefähr. Okay, also im Winter natürlich etwas mehr, weil der Schnee ja mehr wird. Ja. Im Sommer hapern sie dann weiter aus. Aber das heißt, da wird ein Loch in den Gletscher gefräst oder wie man das macht, keine Ahnung. Ist das ein Schlitz, ja? Ja. Und da wird diese Stütze eingestellt. Ja. Okay, und dann wahrscheinlich irgendwie mit so Eisschrauben verschraubt? Nein, die wird quasi nur reingesteckt? Nur überschüttet und durch das Gewicht vom Brucheis und vom Schnee ist die Stütze fixiert. Und oben am Stützenhaupt, am Querhaupt oben, ist die Stütze mit einem Halteseil mit der Tal- und mit der Bergstation verbunden. Die hat ein Kippgelenk. Ja. Die Stütze hat ein Gelenk unten. Jetzt, wenn der Gletscher nach unten fließt, oben ist, die Stütze ist oben fixiert. Am Seil geklemmt und das Gelenk unten gleicht das dann aus. Das heißt, der Fuß der Stütze wandert weiter, die Spitze der Stütze bleibt aber im Prinzip am gleichen Ort. Bleibt am gleichen Ort stehen. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das macht ja nichts, wenn die Stütze ein bisschen wandert, weil das Seil da ja nur drüber läuft und sich nicht festhält, aber das, trotzdem wird die Spitze dann, festgehalten. Und die bleibt eigentlich immer am gleichen Ort. Okay. Und der Fuß der Stütze wandert. Ja, ja. Das ist erstaunlich, weil 50 Stützen, die man zweimal im Winter versetzen muss, dass sich der Aufwand lohnt. Aber zweimal im Jahr ungefähr. Zweimal im Jahr, ja. Okay. Das ist vor und nach der Wintersaison ungefähr. Ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sie dazu sagen können. Bei der Entwicklung oder der Planung von so einer Bahn werden wahrscheinlich so Evakuierungskonzepte und so auch gleich mit berücksichtigt, oder? Also maximale Höhen und Abstände und sowas. Das wird mit berücksichtigt und natürlich vom Seilbahnhersteller so realisiert. Es gibt auch Anlagen, die haben eine eigene Bergebahn, wo es Abseilen zum Beispiel nicht möglich ist aufgrund vom Gelände. Okay. Gibt es eine Bergebahn, die dann die Fahrgäste von der Kabine in die Station zurückholen oder zu einem Platz, wo man abseilen kann. Okay, das heißt, da gibt es, oder das muss ja mit dieser Bahn, mit der dann die Rettungsperson zu den Gondeln fährt, muss es ja auch möglich sein. Diese Bahn kann irgendwie an den anderen Gondeln vorbeifahren. Ja, genau. Die Bergebahn kann jetzt nicht direkt an den Gondeln vorbeifahren. Die fährt zu einer Kabine hin, die klinkt diese Kabine ein und zieht die dann übers Seil zu einem Platz, wo man abseilen könnte. Und dann bleibt sie dort stehen und dann wird die nächste geholt. Okay. Aber wenn jetzt hier jemand zu den Leuten über, ich weiß nicht, wie Sie das vorhin genannt haben, über das Seil zu den Gondeln fährt, dann muss der ja auch an Gondeln vorbeifahren können. Dann fährt er an Gondeln vorbei. Das ist nur ein kleines Seilfahrgerät. Das wiegt bei 10, 15 Kilo. Das ist 40 mal 30 Zentimeter. Das, das hängt man aufs Seil. Ja, und da sitzt derjenige da dann drauf. Da sitzt er mit dem Sitzgurt, mit dem Klettergurt, sitzt der da drinnen, fährt dann von Kabine zu Kabine. Ja, okay. Okay, was gibt's noch zum Bau? Ach so, ja gut, wenn die Masten gebaut sind, muss man natürlich das Seil montieren. Das wird meines Wissens gemacht, indem man erst ein kleines Seil, dünnes Seil spannt und dann immer ein dickeres und dickeres, richtig? Genau, da wird entweder mit einem Hubschrauber oder von Hand ein Hilfsseil, meistens ist das erste Seil ein Kunststoffseil eingezogen, und dann arbeitet man sich immer Schritt für Schritt vom Durchmesser her nach oben, wird immer ein stärkeres Seil eingezogen, bis man wirklich die Zugkraft aufbringen kann, damit man das endgültige Förderseil einziehen kann. Wie viele Schritte sind das? So ungefähr? Ja, ich sag drei bis vier Schritte. Okay. Und dieses Seil, was haben Sie vorhin gesagt, 6.000 Meter? Nee. 9.600 Meter lang. Passt das auf einen LKW? Das passt auf eine. Ja, es passt auf einen LKW, aber es wurde auf zwei Trommeln geliefert. Das heißt, es wurde auf zwei Trommeln aufgewickelt. Okay, und dann auf einen LKW aber es gepackt. Muss natürlich ein Stück sein. Ja, ja. Wir haben noch eine Frage von einem Hörer bekommen. Wartungsarbeiten. Im Winter ist ja hier sicherlich mehr Betrieb als im Sommer. Werden die dann nachts gemacht oder wie geht das? Also der Großteil der Wartungsarbeiten wird natürlich im Sommer gemacht, aber die laufenden Wartungsarbeiten werden entweder, sobald es möglich ist, neben dem Seilbahnbetrieb gemacht, zum Beispiel Klemmenkontrolle und so weiter, weil es ist ja immer eine Kabine mindestens auf Reserve da. Und ansonsten werden die Arbeiten entweder vor der Aufnahme des Fahrbetriebes oder am Abend gemacht. Okay. Noch eine ganz andere Frage. Wenn man eine Seilbahn betreibt oder auch plant, dann muss man vorher wissen, ob man eine Sesselbahn haben will oder eine Gondelbahn, oder? Also vor dem Bau muss man das natürlich entscheiden, was für dieses Gelände oder für die Anforderungen her natürlich am besten geeignet ist. Also das gibt es nicht, dass das irgendwie umgerüstet wird, weil man merkt, hier wäre eine Gondelbahn doch besser als eine Sesselbahn oder sowas. Ich meine, es gibt ja diese Bahnen, die beides haben. Diese Kombibahnen gibt es, ja. Wobei, das Umrüsten ist dann relativ schwierig, das ist dann fast nur mit einem Neubau zu realisieren. Ja. Okay, gut, die Gondeln sind auch schwerer, dann hat man irgendwie andere Lasten am Seil. Aus einer Sesselbahn eine Kabinenbahn zu machen, würde vielleicht noch leichter funktionieren, als wie aus einer Kabinenbahn eine Sesselbahn, weil man bei der Sesselbahn natürlich die Spurbreite viel, viel breiter ist, weil der achter Sessel viel breiter ist als wie die achter Kabine. Ja, ja. Und das Gewicht spielt natürlich schon eine Rolle. Ja, ja, okay. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass diese Sitzheizungssysteme für Sesselbahnen, die werden in der Talstation quasi aufgeheizt. Das geht über so eine Stromschiene, oder? Genau, das funktioniert über eine Stromschiene. Während dieses Stationsumlaufes wird über Schleifkontakte in der Stromschiene werden diese Heizelemente in der Sitzfläche aufgeladen. Mhm. Die Stromschiene ist dann bei der Stationsausfahrt zu Ende und die Wärme entlädt sich dann auf der Strecke. Ja, finde ich interessant, weil ich finde, wenn man da mitfährt, dann hat man das Gefühl, dass es wirklich permanent heizt, auch bei so einer längeren Fahrt, aber die hat einfach dann so viel Speicherkapazität. Ja, so viel Speicherkapazität, damit man eigentlich, ich sage jetzt, einen Großteil der Strecke damit abdecken kann. Ja. Und wird dann auf der Bergstation wieder aufgeladen, damit es einfach nicht so sehr absinkt, die Temperatur? Wird nur im Tal gemacht? Bei der Sesselbahn wird es nur in der Talstation aufgeladen. Ja, okay. Was gibt es denn so für aktuelle Entwicklungen und Trends, was Seilbahnen betrifft? Ja, in der Motorentechnologie tut sich momentan relativ viel, weil man da einfach bestrebt ist, den ganzen Wirkungsgrad zu verbessern, das Ganze geräuscharmer zu machen. Dann ein weiterer Aspekt ist sicher, dass mit, wie wir schon erwähnt haben, diese selbstschließenden Bügel bei den Sesselbahnen, weil man einfach das Thema Kinderbeförderung verbessern möchte. Mhm. Ja, und dieses speziell, der ganze Komfort für den Fahrgast, Sitzheizung, WLAN in den Kabinen, das ist ja so jetzt im Kommen. Ja, okay. Bei Sesselbahnen sind 8 Personen momentan das Maximum. Bei Sesselbahnen sind momentan 8 Personen das Maximum. Denkt man da über 10 nach? Also mir persönlich ist nichts bekannt, da müsste man vielleicht mit dem Hersteller drüber reden. Ich meine, irgendwann ist es ja auch echt vom Einsteigevorgang, wird es dann zu kompliziert. Es ist ja bei 8 dann manchmal schon so, dass bis sich da alle sortiert haben. Es wird dann so breit, das Ganze, damit das wird dann relativ leicht schwierig dann. Wie ist das bei den Sesselbahnen, die so ein Förderband haben? Ist das Förderband, die Ansteuerung davon irgendwie mit der Bahn gekoppelt? Muss ja eigentlich, wenn man die Geschwindigkeit ändert zum Beispiel. Die Förderbandgeschwindigkeit ist von der Bahngeschwindigkeit abhängig. Ja. Und bei den, also grundsätzlich gibt es so ein Förderband, damit man die Kabinen nicht so verlangsamen muss, oder die Sessel, meine ich. Bei den Kuppelbahn-Sesselbahnen hat das Förderband eigentlich diesen Grund, damit man die Fahrgäste zu einem gemeinsamen Einsteigepunkt bringen kann. Okay. Und bei den fix geklemmten Anlagen hat das Förderband wirklich diesen Grund, damit man mit der Fahrgeschwindigkeit der Bahn ein bisschen nach oben gehen kann. Ja. Das heißt, bei der Kuppelbahn-Sesselbahn steigt man nicht am Förderband auf dem Sessel auf. Und bei der fix geklemmten Anlage steigt man auf den Sessel auf, während man noch draufsteht. Also wie bringt man Differenzgeschwindigkeit zusammen, damit es einfach komfortabler wird und man die Geschwindigkeit des Sessellifts erhöhen kann. Ja. Stimmt, bei den Sesselbahnen, da fährt einen das Förderband nur nach vorne und dann ist vorne nochmal diese Zone, wo man dann stehen bleibt. Und das ist eigentlich der Grund, damit alle 8 Personen am selben Platz stehen. Ja. Warum ist das so wichtig, dass die alle am selben Punkt einsteigen? Einfach, weil es dann weniger Chaos gibt. Chaos, es ist einfach für den Gast einfacher. Ja. Weil es gibt natürlich immer wieder diese Situation, dass sich bei 8 Fahrgästen einer mit umdrehen verzählt und auf dem falschen Sitzplatz sitzt. Und plötzlich sitzen 9 drin. Okay. Und ist das wichtig, dass jetzt zum Beispiel bei einer Sesselbahn, die Leute nicht ganz außen sitzen, da das kann wahrscheinlich richtig. Der Sessel schon mit umgehen, oder? Wenn jetzt 2 Leute in einem Achtersessel fahren und die sitzen jetzt ganz rechts. grundsätzlich passiert während der Stationsausfahrt und auf der Strecke normalerweise nichts. Ja. Das Problem beginnt dann bei der Stationseinfahrt, weil der Sessel hängt dann natürlich extrem schief. Ja. Und das muss dann alles, diese Führungsrolle muss das dann alles abfangen. Ja. Und wenn man das bei voller Geschwindigkeit macht, ist natürlich für die ganzen Bauteile nicht unbedingt das Beste. Okay, das heißt schon sinnvoll, sich aber in die Mitte zu setzen. Es ist eigentlich schon sinnvoll, sich in die Mitte zu setzen, weil man einfach das Ganze schonender und feinfühliger betreiben kann. Ja, es ist auf dem Fahrgast nicht so fein, wenn der so schief in die Station fährt und dann pendelt er dreimal hin und her. Ja, ja. Okay. Also das mittig sitzen ist eines der wichtigsten Sachen beim Sesselliftfahren oder Sesselbahnfahren. Ja, okay. In den Gondeln spielt das wahrscheinlich nicht so die Rolle, oder? Wenn alle jetzt auf einer Seite sitzen. Es spielt schon eine Rolle, aber da ist nicht so markant, weil man in der Kabine einfach nicht die Breite hat, als wie bei einer Sesselbahn. Ja, ja, okay. Noch eine andere Frage von einem Hörer. Gibt es Unterschiede von Seilbahnen in den Bergen und in Städten? Meines Wissens nicht. Diese urbanen Seilbahnen, die immer mehr im Kommen sind jetzt da in den, speziell Südamerika ist da relativ stark, das sind ganz normale Kabinenbahnen. Ja. Es kann sein, dass gewisse Bauteile einfach verstärkt worden sind, weil man einfach nur mehr Betrieb fährt, weil die sind teilweise 18 Stunden am Tag im Betrieb. Ja, ja. Aber ansonsten weichen diese Anlagen nicht von der ursprünglichen Anlage für Skigebiete nicht ab. Ja, ja, okay. Es gibt wahrscheinlich, was den Bergbahnbau betrifft, so ein paar große Hersteller oder die dann in der ganzen Welt Seilbahnen bauen. Also bei uns gibt es jetzt eigentlich mittlerweile wirklich nur noch zwei große Hersteller, die agieren wirklich beide weltweit. Welche sind das? Das ist einmal die Firma Doppelmeier aus Wolfurt in Vorarlberg. Mhm. Und einmal die Firma Leitner aus Sterzing in Südtirol. Okay, und die, was machen die dann alles? Das Seil, die Gondeln, die Masten? Die machen eigentlich die gesamte Anlage. Ja. Bis auf das Getriebe teilweise machen sie nicht selber. Okay. Die Motoren machen sie nicht selber und das Seil machen sie nicht selber. Okay. Beim Seil gibt es dann auch verschiedene Hersteller, Schweizer oder österreichische, italienische Firmen. Beim Seil gibt es etwas mehr Hersteller. Ja. Aber ansonsten, der Seilbahnhersteller liefert eigentlich fast alles. Okay, also der macht hier die ganze, ich sag mal, Ausstattung von den Stationen mit den Schienen und den alles. Rollen und die Masten und die Gondeln und okay. Mittlerweile machen sie die Gondeln auch, ja. Früher waren das auch von separaten Firmen zum Zukaufen, aber jetzt machen sie das eigentlich selbst. Ja, ja. Wissen Sie, wie viel Reuse da gemacht wird, wenn eine neue Bergbahn gebaut wird? Wie viel übernimmt man da von der Konstruktion von einer anderen? Also wenn Sie jetzt woanders eine Bergbahn sehen, denken Sie dann immer, oh, die sieht ja aus wie unsere? Also der Seilbahnbau hat mittlerweile sehr viel Struktur drinnen. Mhm. Das heißt, es ist sehr viel Baukastensystem, wo man einfach gewisse Bauteile bei jeder Anlage einfach gleich sein. Mhm. Was natürlich die Ersatzteilbereithaltung für den Hersteller, aber auch für uns natürlich extrem vereinfacht, weil einfach die Teile bei mehreren Anlagen verwendet werden können. Ja. Damit wird das Lager kleiner. Also da hat man schon relativ viel gleiche Komponenten. Ja, okay. Und bei Ihnen ist wahrscheinlich, weil Sie gerade von Lager sprechen, Betriebszeit oder Zuverlässigkeit ist wahrscheinlich ein entscheidender Parameter. Das heißt, Sie haben lieber ein bisschen mehr Teile vorrätig oder Leute vorrätig, die irgendwie kurzfristig Reparaturen machen können, als dass die Anlage halt steht. Genau, so habe ich das bei uns eingeteilt. Speziell dieses Thema Ersatzteilbereithaltung ist ein großes und wichtiges Kapitel. Und da muss man natürlich schon im Vorhinein sagen, was könnt ihr jetzt wirklich brauchen. Mit den Tochtergesellschaften sind wir da relativ viel in Kontakt, weil wir haben da relativ viel gleiche Anlagen. Haben wir da was, könnte man das da verwenden? Ja. Oder wer hat, im Fall des Falles, wer hat so einen Teil zur Verfügung? Ja, okay. Und wie viel wird hier selber noch gebaut, sage ich mal? Also wenn irgendein Teil fehlt, dass das hier selber geschweißt wird, wie auch immer. Oder wird hier eigentlich nur noch montiert, in Anführungszeichen? Durch das, dass man bei der Seilbahn eigentlich so in einem hohen Sicherheitsstandard verkehren, ist in den meisten Fällen gar nicht zulässig, Teile selbst zu reparieren. Ah, okay, das heißt, das sind irgendwie zertifizierte Teile. Das sind zertifizierte Bauteile. Ja. Und die werden eigentlich von uns zum größten Teil ausgetauscht. Ja, okay. Es gibt natürlich Sachen, die der Hersteller repariert, es gibt auch Sachen, die können wir selbst reparieren, aber der Großteil wird natürlich ausgetauscht. Ja, ja, okay. Gut, sollen wir was angucken gehen? Ja, mal runterschauen, ja. Alles klar, wunderbar. Hier jetzt also der Rundgang durch die verschiedenen Einrichtungen dort an der Station Fernerhaus. Gut, jetzt sind wir hier in der Station in den Keller gegangen. Hier ist es erstaunlich ruhig. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind jetzt in der Bergstation vom Gletscherbus 2. Gletscherbus 2 ist momentan nicht in Betrieb wegen der erwähnten Umbauarbeiten. Da sieht man jetzt das Ganze. Der Antrieb ist so aufgebaut, man hat da zwei Antriebsmotoren, zwei Gleichstrommotoren in Tandem-Anordnung. Die übertragen dann die Kraft über eine Kardanwelle in das dreistufige Planetengetriebe und dann wird über dieses Planetengetriebe diese große gelbe Antriebsscheibe angetrieben. Ah, okay, die Antriebsscheibe ist hier unter uns, okay. Die hat einen Durchmesser von 3 Metern, würde ich sagen. Sie hat einen Durchmesser von 4 Metern. Okay, und wenn das hier in Betrieb ist, dann ist es wahrscheinlich recht laut. Dann ist es sehr laut geworden, ja. Wo kommt der Strom rein? Der Strom kommt von der Hochspannungsanlage in den Niederspannungsraum. Das können wir uns jetzt noch kurz anschauen. Das heißt, der Strom kommt als erstes in die Stromrichter. Die Stromrichter sind verantwortlich für die Drehzahlsteuerung der Antriebsmotoren. Und dann von diesem Raum aus wird die Energie weitergeleitet zu den ganzen Hilfsbetrieben, das heißt die Verzögerungs-, Beschleunigungseinrichtungen, die Bogenförderer, die Hydraulikaggregate und alles, was zu dieser Seilbahn so dazugehört. Okay, Sie hatten gesagt, das ist ein Drehstromantrieb, richtig? Nein, bei dieser Anlage, die ist jetzt 20 Jahre alt und vor 20 Jahren hat man noch eher Gleichstromantriebe eingebaut. Okay, und wie funktioniert dann die Drehzahlsteuerung? Also die Drehzahlsteuerung funktioniert in folgender Weise. Im Führerstand oder im Kommandoraum gibt der Bedienstete die gewünschte Fahrgeschwindigkeit vor, einen Sollwert gibt er vor, dann wird das Ganze an den Stromrichter weitergeleitet und der Stromrichter formt dann den Strom und die Spannung so um, damit man diese gewünschte Drehzahl auf die Antriebsmotoren überträgt. Okay, sollen wir mal das noch angucken? Ah, und hier ist dieses Dieselaggregat, oder? Das ist jetzt dieser 1000 PS Dieselmotor, der treibt hinten diese graue Hydraulikpumpe an. Und da sieht man dann diese Hydraulikleitungen, die zum Getriebe führen. Da kann man dann mechanisch einen Hebel umlegen und von elektrischem Betrieb auf diesen Notantrieb umschalten. Warum wird das über eine Hydraulikverbindung gemacht? Weil man mit dieser Hydraulikverbindung diese großen Kraftaufwand, die man da benötigt, herstellen oder sicherstellen kann. Ach so, das liegt letztendlich an der Kraft, die da erzeugt werden muss. Das ginge nicht über direkte Kupplung quasi. Das ist richtig. Bei älteren Anlagen geht es noch über eine Kupplung, über einen Riemen teilweise oder über eine Kette. Aber bei den neuen großen Anlagen wird das Ganze generell hydraulisch angetrieben. Okay. Okay, Schaltschränke. Da sieht man jetzt diesen Stromrichter. Der wurde jetzt nach 20 Jahren und nach 65.000 Betriebsstunden vorbeugend ausgetauscht und man ist jetzt mit dieser Anlage wieder auf dem neuesten Stand der Technik. Okay, das ist jetzt die neue Anlage. Ich wollte gerade sagen, das sieht alles so modern aus. Das ist jetzt letzte Woche frisch installiert worden und wird nächste Woche in Betrieb genommen. Okay, und das hier ist jetzt hier die ganze Steuerung, die wir hier sehen, und da unten sind dann die Leistungselemente und die dicken Leitungen für die viele Energie. Genau, diese dicken Leitungen sind die Zuleitungen. Durch das, dass wir 4 Antriebsmotoren haben, brauchen wir natürlich auch 4 Stromrichter und deshalb diese große Anzahl an Schaltschränken. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Jetzt befinden wir uns in der Hochspannungsanlage am Tuxer Fernerhaus. Das heißt, wir beziehen unsere Energie vom regionalen Energieversorger. Und der Übergabepunkt ist unten in der Talstation. Und dann betreiben wir unser eigenes 10 kV-Netz von der Talstation bis zum höchsten Punkt im Skigebiet. Und hier befinden wir uns jetzt in einer von 3 Hochspannungsverteileranlagen, wo die Energie wieder zu den einzelnen Anlagen, sprich Seilbahnanlagen oder Beschneiungsanlagen, aufgeteilt wird. Das heißt, hier wird die komplette Energie verteilt für alle Bahnen, die sich oberhalb befinden. Für den Gletscherbus 2, der, wo wir uns jetzt gerade befinden, und für die sämtlichen Anlagen im oberen Bereich des Skigebietes. Ja, okay. Und wie kommen die Leitungen hierher? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Geht es über Hochspannungsmasten überirdisch oder kommt das unterirdisch hier oben an? Wir haben beide Varianten ausgeführt. Die alten Leitungen sind im Erdreich eingegraben und die neuen oder die neueren Leitungen sind alles mit Freileitungen nach oben gespannt. Okay. Noch eine Frage zu der Bahn, mit der wir hochgekommen sind. Das war ja diese ältere Gondelbahn, eben nicht der Gletscherbus, der jetzt gerade außer Betrieb ist. Der hat ja diese ganzen Einrichtungen, also so ein Notfahr-Dieselmotor und so auch. Oder wird das auch, kann ja nicht über den gleichen wie den wir gerade gesehen haben, funktionieren. Also jede Seilbahnanlage hat für sich selbst den eigenen Notantrieb, ein eigenes Dieselaggregat und somit auch den eigenen Notantrieb. Also jede Bahn, jede Anlage ist für sich unabhängig und autark. Okay, und wir sind jetzt hier anscheinend unter dem Einfahrbereich von den Gondeln. Das heißt, hier hört man so ein regelmäßiges Rauschen. Das ist, wenn eine Gondel in die Bahn reinkommt oder rausfährt. Genau, dieses Geräusch kommt vom Einfahren und vom Auskuppeln der Kabine und vom Ausfahren und vom Einkuppeln der Kabine. Das können wir uns noch ganz gerne anschauen. Ja, gerne. Gut, jetzt sind wir hier in dem Bereich, wie soll man das sagen, zwischen, am besten Sie erklären das. Jetzt befinden wir uns eigentlich unterhalb des Aus- und Einsteigebereichs vom Gletscherbus 2. Das Seil wird nach dem Auskuppeln der Kabinen in den Keller abgelenkt, weil sich ja der ganze Antrieb im Keller befindet, weil es einfach leichter konstruierbar war und natürlich den ganzen Fahrkomfort steigert, weil man natürlich keine Lärmbelästigung in der Station hat. Da sieht man jetzt, wie das Seil also Richtung Antriebsscheibe geführt wird. Das heißt, ganz kurz zur Erklärung, das Seil kommt auf der Außenseite nach oben, fährt um die Antriebsscheibe, fährt auf der Innenseite nach unten, wird in der Talstation bei der Umlenkscheibe wieder umgelenkt, fährt auf der Innenseite wieder nach oben, somit ist es dann das zweite Mal in der Bergstation, wird wieder um die Antriebsscheibe geführt und fährt als Außenseil wieder in Richtung Talstation und von dort an fängt die Runde wieder neu zum Laufen an. Okay, also das liegt jetzt eben daran, dass die Bahn an zwei parallelen Strängen hängt, das heißt, das Seil liegt eben in zwei Schleifen. Wenn ich mir das jetzt hier so angucke, an diesen Rollen geht es jetzt rein oder raus? Das ist jetzt die Tal, also. Das ist die Seite, die ins Tal geht. Ist die Talseite. Ja. Da haben wir einmal wird es direkt von der Antriebsscheibe so abgelenkt, dass es auf der passenden Spurweite ist. Und der zweite Seilstrang wird mittels dieser liegenden Förderseilrollen so abgelenkt, dass man diese Spurbreite von 3,20 Meter einhalten kann. Okay, diese beiden parallelen Stränge, die müssen jetzt natürlich beide ins Tal gehen, weil da ja die Gondeln dranhängen. Und der innere, der kommt jetzt von der Rolle. Der innere kommt von der Antriebsscheibe, ja. Der äußere kommt auch von der Antriebsscheibe direkt, aber wird nur durch diese liegenden Rollen abgelenkt. Aber wie können denn beide direkt von der Antriebsscheibe kommen? Das müssen wir uns noch anschauen. Die Antriebsscheibe ist keine gewöhnliche Antriebsscheibe. Auf dieser Antriebsscheibe haben wir zwei Rillen. Das heißt, das Förderseil muss natürlich beide Schleifen separat diese Antriebsscheibe passieren. Und da gibt es eine obere und untere Seilrille. Ah, okay, verstehe. So, jetzt sind wir noch eine Etage tiefer gegangen und stehen jetzt unter der Antriebsscheibe. Ja, das ist richtig. Da sieht man jetzt auch diesen zweiten Antriebsstrang, auch Tandem genannt, wieder bestehend aus zwei Gleichstrommotoren und diesem dreistufigen Planetengetriebe, was halt an dieser Stelle von unten in diese Seilscheibe eintreibt. Somit treibt von oben und von unten je ein Antriebsstrang in die fix verbundene Förderseilscheibe ein. Und da sieht man das jetzt auch relativ gut, damit auf dieser Seilscheibe oder diese Seilscheibe ist mit zwei Förderseilrillen ausgerüstet, damit man eben diese doppelte Umlenkung oder Antriebswirkung erzielt. Warum wird es hier mit einem Planetengetriebe angetrieben? Weil man jetzt durch dieses Planetengetriebe natürlich eine kompakte Bauweise erreichen kann und es natürlich auch lärmärmer ist als diese Vorgänger, diese Blockgetriebe. Entschuldige. Okay, und wir haben jetzt hier diese vier Motoren, von denen jeweils zwei quasi in Reihe geschaltet sind. Wie ist die Übersetzung? Also das Getriebe reduziert die Motordrehzahl, weil der Motor dreht mit ca. 1450 Umdrehungen pro Minute und das Getriebe reduziert dann diese Drehzahl auf die passende Drehzahl für die Förderseilscheibe oder Antriebsscheibe, damit man dort diese Geschwindigkeit von 6 Metern erreicht. Und natürlich der weitere Vorteil vom Getriebe ist, dass man die Kraft natürlich besser einsetzen kann oder das Drehmoment natürlich erhöht wird. Okay, und wie schnell dreht dann die Scheibe? Die Scheibe dreht mit 21 Umdrehungen. Und die Scheibe ist schräg gelagert. Ist das vorteilhaft oder liegt das jetzt einfach an der an der Führung der Seile? Die schräge Einbaulage kommt wiederum daher, weil man das Seil oben ablenkt. Und damit man sich das erspart hat, das Seil unten wieder gerade zu lenken, hat man einfach dieses Ganze schief konstruiert, damit die Scheibe ebenfalls in dieser gleichen Neigung oder im gleichen Winkel montiert wurde. Okay, Sie haben jetzt oben gesagt, dass die ganze Leistungselektronik nach 20 Jahren mal ausgetauscht wurde. Wie oft wird denn das Seil ausgetauscht? Der Austausch vom Seil wird eigentlich so festgelegt, inwieweit die Prüfergebnisse oder wie gut die Prüfergebnisse sind. Es gibt für das Seil Ablegekriterien, das heißt gewisse Anzahl an Drahtbrüchen, wo das Seil dann abzulegen ist. Hier wurde das Seil zum Beispiel 2007 das erste Mal gewechselt. Okay, das heißt, das Seil ist jetzt 9 Jahre alt. Wenn das jedes Jahr um ein paar Meter gekürzt wird, dann ist es jetzt irgendwie 15 Meter oder 20 Meter kürzer als anfangs. Das Seil wird normalerweise nach der ersten Saison um 6 Meter gekürzt. Dann werden die Verkürzungsintervalle immer länger, weil sich das Seil immer langsamer dehnt. Mhm. Also die Kürzung des Seils hat auf den Zustand des Seils keine Einwirkung. Die Ablegekriterien werden wirklich nur durch die Ergebnisse der magnetinduktiven Seilprüfung festgelegt. Okay, und die Beschädigungen des Seils kommen eben durch den Verschleiß. Und was passiert da klassischerweise? Brechen dann wirklich einzelne von den Drähten überall so über das Seil verteilt? Oder gibt es dann klassischerweise so eine Stelle, wo es besonders brüchig wird? Es gibt, also der Großteil oder die häufigsten Fehler am Seil sind natürlich Drahtbrüche, speziell in der Außenlage. Kommt es eben zu Drahtbrüchen aufgrund Ermüdungserscheinungen, was aber wirklich ganz, ganz selten auftritt. Weiters gibt es natürlich auch ein Problem mit Blitzschlägen. Die kann man aber natürlich sanieren. Das heißt, dass wenn jetzt ein Draht gebrochen ist, kann man nicht mehr sanieren, aber gewisse Seilstücke kann man durch Abschleifen, Schmieren sanieren. Mhm. Dreht sich das Seil im Betrieb? Also muss man da irgendwie mit Verzwirbeln oder so irgendwas aufpassen? Also wenn das Seil gespannt ist und Kabinen am Seil sind, gibt es keine Drehung mehr im Seil. Und natürlich am Morgen, wenn wir das Ganze mit einem leeren Seil betreiben, um eventuell Schnee und Eisansatz runterzufahren, kann schon sein, dass sich das Seil dreht, wobei das ein Seildrall ganz was Natürliches ist und für die Bahn eigentlich kein Problem darstellt. Okay, das heißt, Sie fahren morgens erstmal ohne Gondeln eine Runde, um alles freizukriegen und zu gucken, dass alles okay ist. Am Morgen fahren wir ca. 30 Minuten mit einem leeren Seil, um am Antrieb schon gewisse Kontrollarbeiten durchzugehen, dann oben bei den Förderern gewisse Kontrollarbeiten durchzugehen und natürlich auch bei schlechten Wettersituationen diesen Eis- und Schneeansatz vom Seil runterzufahren, damit man da wirklich keine Probleme dann im weiteren Betrieb im Tagesverlauf hat. Okay, sind die Gondeln nachts alle in einer Station? Bei dieser Anlage wurde das so ausgeführt, dass in der Tal- und in der Bergstation jeweils die Hälfte der Kabinen garagiert werden. Und wie viele sind das insgesamt? Bei dieser Anlage haben wir 34 Personenkabinen und ein Wartungsfahrzeug. Das haben wir, glaube ich, vorhin gesehen, als wir, das war ja die andere Bahn, aber da war so eine Materialkabine oder Gondel mit drin. Fährt die jetzt den ganzen Tag damit rum? Normalerweise fährt die Wartungskabine oder diese Transportkabine den ganzen Tag, weil man natürlich immer wieder Transporte hat, die man mit der normalen Personenkabine nicht machen kann. Fahren die im Winter auch? Die fahren das ganze Jahr. Ah, okay, ist mir gar nicht aufgefallen beim Skifahren. Also hier sind jetzt auf einem Tisch einige Komponenten ausgebreitet. Die liegen hier wahrscheinlich auch zur Wartung oder Überprüfung, oder? Hier sehen wir jetzt die kuppelbaren Klemmen vom Gletscherbus 2 im zerlegten Zustand. Da sind alle 5 Jahre 20% der Klemmen Riss zu prüfen durch einen externen Prüfer. Und das haben wir jetzt so vorbereitet, weil der Prüfer dann nächste Woche kommt, damit er dann sofort loslegen kann mit seiner magnetinduktiven Rissprüfung. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, früher war das diese Müller-Klemme, wo dann über einen Zahnrad das Ein- und auf- und zugemacht wurde, oder? Diese Müller-Klemme haben wir drüben bei der Viererkabinenbahn vor dem Umbau im Einsatz gehabt. Das ist richtig. Das war ein Schrauben- oder ein Tellerfedernpaket und das wurde mit Hilfe eines Zahnrades vorgespannt oder entspannt und somit die Klemme geöffnet oder geschlossen. Und anstatt dieser heutigen Kuppelschiene hat es eben früher diese Zahnstange gegeben. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir in der Talstation vom Gletscherbus 3, Baujahr 1999-2000. Jetzt befinden wir uns momentan im Kommandoraum oder im Dienstraum, wo die ganze Steuerung eigentlich von den Mitarbeitern durchgeführt wird. Da sieht man jetzt die einzelnen Karten von der SPS, von der speicherprogrammierbaren Steuerung. Und was wird jetzt hier genau alles gesteuert? Die Drehzahl der Anlage, dann die sämtliche Überwachungen laufen da zusammen. Also die haben wir wieder bei diesen Überwachungen auf die Stützen, diese Seillageüberwachungen, dann die ganzen Stationsüberwachungen, ob das alles die richtigen Abstände einhaltet, die ganzen Impulse werden gezählt und das wird alles in dieser SPS verarbeitet. Okay, und zum Ablesen muss man hier aufmachen oder gibt es hier irgendwo ein großes Display? Sehe ich eigentlich nicht. Die wichtigsten Anzeigen sind auf diesem Schaltbild angeordnet und für Detailinformationen haben wir dieses Display. Okay. Auf diesem Display kann man jetzt sämtliche Daten abgreifen, zum Beispiel Fahrgeschwindigkeit der Bahn, Stromaufnahme der jeweiligen Motoren, dann Getriebetemperaturen, Motortemperaturen, dann die ganzen Windgeschwindigkeiten auf der Strecke, sollte es zu einer Abschaltung kommen, was war der Auslöser, dann haben wir natürlich einen Zähler. Zum Beispiel heute sind bis zum jetzigen Zeitpunkt 264 Kabinen aus der Talstation ausgefahren. Okay, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, können wir jetzt hier auch die Lage vom Seil uns angucken? Die Lage vom Seil können wir uns angucken. Und zwar in der Seillageüberwachung. Diese Anzeige sagt uns jetzt, dass alles in Ordnung ist, weil wir keine Fehlermeldung anstehen haben. Okay, also da wäre sonst das Kästchen quasi angekreuzt oder so und dann könnte man dann genauer rausfinden, was das Problem ist? Es wird genau aufgezeigt, ob jetzt das Seil außerhalb der Mitte ist zum Beispiel oder ob das Seil entgleist ist. Wenn das Seil außerhalb der Mitte wäre, ist die Steuerung so eingerichtet, dass die Anlage selbstständig die Geschwindigkeit verringert und somit das zum größten Teil wieder behoben wird. Und bei einer Entgleisung wird abgeschaltet? Bei einer Entgleisung wird die Bahn selbstständig abgeschaltet und dort ist auch die Weiterfahrt unmöglich. Okay, das heißt, dann müsste man evakuieren oder bergen? Dann müsste man bergen, weil es einfach zu lange dauern würde, das Seil wieder in diese Position zu bringen, wo es hin muss. Wie macht man das dann? Das Seil muss dann mit einem Kettenzug auf, also wenn es wirklich entgleist wäre, muss man das Seil mit einem Kettenzug aufheben und dann wieder in die Rollbatterie einlegen. Okay, so eine Entgleisung kommt aber quasi nie vor. Seit meiner beruflichen Laufbahn und auch davor hat es nie eine Entgleisung gegeben. Okay. Und diese Seilposition wird dann an jeder Stütze tatsächlich überwacht? Es wird an jeder Stütze, an jeder rollenden Batterie 1 bis 2 Mal überwacht. Schränke mit dem Display, das ist jetzt quasi von der Bahn weg. Jetzt sitzt hier aber auch eine Person und guckt auf den Ein- und Aussteigevorgang der Leute und hat da direkt jetzt recht wenig Schalter vor sich. Er hat die wichtigsten Schalter, um die Bahn zu verzögern, um eine Durchsage auf den Bahnsteig zu machen, um die Bahn mit einem Halt, das heißt mit einer langsamen Bremsung abzuschalten, um die Bahn mit einer schnellen Bremsung abzuschalten, das heißt, wenn wirklich Gefahr in Verzug wäre, gibt es diese Gefahrausschaltung und dann die Möglichkeit, mit der Bahn wieder in Betrieb zu gehen, sofern kein Folgefehler auftritt. Also wenn jetzt die Bahn von hier aus abgeschaltet wird, kann man auch von hier aus wieder in Betrieb gehen. Ansonsten muss man sich am Display Gewissheit verschaffen, was war der Fehler, warum hat die Bahn abgestellt. Okay, warum gibt es 2 Notaus? Weil es 2 verschiedene Bremskreise, hydraulische Bremskreise sind. Einfach aus sicherheitstechnischen Gründen hat man diese 2 zweimal ausgeführt. Das heißt, man drückt beide? Nein, man braucht nur einen drücken. Okay, und das ist dann quasi eine Vollbremsung. Das werden die Fahrgäste auch deutlich merken, dass es jetzt irgendwie schneller gebremst hat als sonst. Das merkt der Fahrgast. Diese Bremswerte werden wiederum jährlich überprüft. Das heißt, die Bahn wird mit Belastungsgewichten beladen. Dann werden diverse Lastzustände hergestellt und alle Bremsungen durchprobiert und durchgemacht. Und es gibt seit Beginn der Bahn, wo diese Arbeit von der Seilbahnbehörde gemacht wurde, gibt es Aufzeichnungen und man darf natürlich gewisse Verzögerungswerte nicht überschreiten, aber natürlich auch nicht unterschreiten. Und wie lang ist dann so der Bremsweg? Der Bremsweg beim Halt zum Beispiel, also bei der normalen Abschaltung, liegt bei den 40 Meter. Und bei diesem Notaus? Beim Notaus oder bei diesem Gefahraus liegt er circa bei 20 Meter. Okay, ist aber doch ein ganzes Stück. Das spürt der Fahrgast dann deutlich. Es passiert nichts, aber es ist zu spüren. Sie haben jetzt gerade von diesen 2 getrennten Kreisen gesprochen. Hat das jetzt mit dem Transportsystem hier in der Station zu tun? Das hängt alles davon ab. Natürlich auch diese Verzögerer oder Beschleunigungseinrichtungen müssen mit der gleichen Verzögerung abbremsen wie das Seil auf der Strecke, damit man das Ganze zusammenpasst. Okay, aber wenn jetzt hier so eine Gondel, die hier gerade so langsam durch die Station fährt, dann hat die ja nicht 40 Meter Bremsweg. Nein, wenn die Bahn steht, also wenn das Seil steht, steht auch alles andere. Das heißt, das ist quasi zeitlich vorgegeben und dann ist natürlich, weil die Gondeln hier langsamer fahren, sind sie weniger weit gekommen, logisch, ja. Okay, also wir machen jetzt hier mal den gelben Knopf, das ist das Halten. Das ist diese Haltabschaltung. Wenn man den jetzt betätigt, regelt die Bahn elektrisch ab bis zur Mindestdrehzahl und bei der Mindestdrehzahl fallen dann die Bremsen ein. Das ist eine ganz gemütliche und langsame, betriebsmäßige Abschaltung mit einer langsamen Verzögerung oder Bremsung. Jetzt nehmen wir die Bahn wieder in Betrieb. Das heißt, ich quittiere diesen Fehler mit der Anruftaste weg, fordere auf, die Gegenstation mir das Fertigsignal zu übermitteln und dann mit der Abfahrtstaste nehme ich die Bahn wieder in Betrieb. Und der Vorgang wäre der gleiche bei einem Gefahraus? Der Vorgang wäre der gleiche bei einem Gefahraus. Okay. Der Vorgang ist immer der gleiche, nur die Behebung des Fehlers ist manchmal unterschiedlich. Ja. Der einzige Unterschied zwischen den Farben oder den Tastern ist, welche Bremsen das einfallen. Wir haben Betriebsbremsen und wir haben Sicherheitsbremsen. Beim Gefahraus, das wird wiederum alles lastabhängig von der Steuerung überwacht und die Steuerung entscheidet dann, bei welcher Abschaltung wie viele Bremsen einfallen müssen. Okay, wie oft wird das Gefahraus betätigt? Kommt das regelmäßig vor am Tag? Das Gefahraus wird so gut wie nie betätigt. Sollte es wirklich einmal zu einem Zwischenfall kommen, dass jemand stürzt oder so. Genau, wenn wirklich Gefahr im Verzug ist, dass man wirklich schnell abstellen muss. Es gibt natürlich Abschaltungen, die in der Software oder in der Steuerung so hinterlegt sind, die ein Gefahraus bewirken. Da hat man als Bediensteter keinen Einfluss. Aber ansonsten wird das Gefahraus sehr selten verwendet. Dieser Geschwindigkeitsdrehschalter hat 3 Stellungen, soweit ich sehe. Momentan steht er auf N und dann gibt es noch L1 und L2. Heißt das, es gibt 3 verschiedene Geschwindigkeiten? Es gibt eigentlich 2 fix eingestellte Geschwindigkeiten. Die Normalgeschwindigkeit richtet sich nach dem eingestellten Wert am Sollwertpotentiometer. Das langsam 1 ist beschränkt auf 3 Meter pro Sekunde und das langsam 2 auf 1,5 Meter pro Sekunde. Aber das heißt, normalerweise wird die Geschwindigkeit über dieses Potentiometer geregelt. Also wenn jetzt zum Beispiel wegen höherem Wind die Geschwindigkeit runtergeregelt wird, dann würde man das da ändern und den Schalter hier auf N lassen. Genau, der Schalter bleibt immer auf N im Normalbetrieb und die stufenlose Einstellung der Fahrgeschwindigkeit macht man mit diesem Sollwertpotentiometer. Und die Entscheidung zum Beispiel über die Geschwindigkeit, wird die jetzt hier getroffen von der Person, die hier vor Ort ist, oder treffen Sie das und übermitteln das dann? Also wenn wir mit Wind zu kämpfen haben, wird das natürlich laufend verändert. Dann ist ja natürlich laufend von der Betriebsleitung jemand da, aber ansonsten kann ich mich leider auch nicht teilen. Das entscheiden die Männer selbstständig, wie schnell das wir fahren. Das ist eigentlich ganz, ganz logisch, wenn viele Leute auf einmal kommen, wird natürlich die Geschwindigkeit im Vorhinein schon erhöht, damit man da ein bisschen auf das reagieren kann. Und wenn es nicht mehr erforderlich ist, wird dann geringfügig zurückgedreht. Wir sind dann weitergegangen in die Seilbahnwerkstatt. Da sehen wir jetzt einen kompletten Seilbahnwagen mit den zusammengebauten und eingebauten Seilklemmen. Beim Gletscherbus 2 hat man das im zerlegten Zustand gesehen. Da sieht man das Ganze jetzt im zusammengebauten und betriebsbereiten Zustand. In diesem Seilkanal läuft das Seil. Da hat man wieder diesen festen Klemmenteil, den beweglichen Klemmenteil. In diesen Drehrohrwangen haben wir wieder diese 4 Drehstabfedern drinnen. Und diese Drehstabfedern übertragen über dieses Kniehebelsystem die Kraft auf diesen und über diesen beweglichen Klemmenteil auf das Seil. Okay, jetzt ist die Klemme auf. Jetzt ist die Klemme offen und verriegelt. Wenn die Kabine jetzt aus der Station rausfährt, wird über eine Schiene wird dieser Hebel angehoben. Sobald er da über den Totpunkt schnappt, schließt die Klemme selbstständig und dann wird die Klemme geschlossen. Mhm. Okay. Und hier wird jetzt gewartet und repariert? Hier wird diese Klemmenwartung gemacht. Das schaut im folgendermaßen so aus. Jährlich wird 1/3 der Klemmen komplett zerlegt, dann wird es gereinigt, kontrolliert, also augenscheinlich kontrolliert, das Ganze wieder geschmiert, zusammengebaut und geprüft. Bei den restlichen 2/3 macht man eine Sichtprüfung im zusammengebauten Zustand, die sämtlichen Lagerstellen werden nachgeschmiert und es kommt eine Abziehstange, also als Seilersatz in die Klemme kommt eine Abziehstange, die Klemme wird geschlossen und dann wird wiederum dieser Abziehwert ermittelt. Wie viele Leute arbeiten hier im technischen Bereich? Im Seilbahnbereich haben wir 70 Belegstelle. 70? Ja. Oh, ist eine ganze Menge. Ah, hier sieht man den Baureif. Ja, genau. Wow. Beste Freund. Schon Bergewagen. Da sieht man jetzt diesen Bergewagen. Für diese Bahn gibt es eben diesen Bergewagen, ja, wo man einfach die Kabine zur Station zurückholt. Okay. Das heißt, der hat dann einen eigenen Antrieb? Dieser Bergewagen hat einen eigenen Antrieb. Ja. Laut, wir sind jetzt hier direkt im Antrieb. Ich weiß nicht, wie viel man versteht, aber wir probieren es mal. Das ist jetzt der Antrieb vom Gletscherbus 3. Gletscherbus 3 ist in Betrieb. Da sieht man jetzt das Ganze, wie wirklich der Seilverlauf ist von den 2 einfahrenden Seilen über die doppelte Förderseilscheibe oder Antriebsscheibe bis zu den ausfahrenden Seilen. Wir hatten gerade beim Gletscherbuff 2, haben wir da nur diese Scheibe gesehen oder war dieses Dreischeibensystem ist da auch an der Talstation, oder? Beim Gletscherbuff 2 gibt es dieses Dreischeibensystem noch nicht. Beim Gletscherbuff 2 drüben haben wir gesehen, dass wir noch diese liegenden Förderseilrollen gehabt haben. Und diese Förderseilrollen wurden hier durch zwei große Umlenk- oder Ablenkscheiben ersetzt. Okay, das heißt hier jetzt beim Gletscherbuff 3 sind oben, ist nochmal das gleiche System, aber halt ohne Antrieb. In der Bergschätzung sind drei Umlenkscheiben und da unten haben wir eben diese drei Scheiben. Die Besonderheit beim Gletscherbuff 3 ist natürlich, dass man aufgrund der geografischen Verhältnisse in der Bergstation hat man die Abspannung auch nicht in der Bergstation machen können. Das heißt, das war weltweit die erste Anlage dieser Größe, wo man den Antrieb und die Abspannung in derselben Station gemacht hat. Das heißt, alles, was man da jetzt sieht, alles, was rot ist, kann auf einem Schlitten verfahren werden. Das heißt, wird hinten durch diesen Hydraulikzylinder gespannt und somit eigentlich die Seilspannkraft im Seil immer gleich groß gehalten. Okay, also hier ist jetzt alles beweglich, der Motor aber nicht, oder? Auch der Motor ist beweglich, das ist alles auf diesem roten Rahmen installiert. Da sieht man wieder oben unsere jeweils zwei Elektromotoren, das Getriebe, dann ganz unten haben wir wieder das gleiche und dieser ganze Rahmen inklusive der beiden Ablenkscheiben ist komplett verfahrbar oder verschiebbar. Diese großen Teile und die Motoren und so, die wurden ja vermutlich als ganze Stücke hier hochgebracht. Wie wurden die hierher transportiert? Also ein Großteil der Teile wurde mit einem LKW hochgebracht und dann vor Ort, speziell diese Rahmenkonstruktion wurde vor Ort dann zusammengeschraubt. Okay. Was vielleicht ein interessantes Detail ist, wir reden da von 60 Tonnen Seilgewicht beim Gletscherbuff 3. Dann alles, was rot ist, wie erwähnt, kann ja verschoben werden. Dieser Antriebsrahmen wiegt 80 Tonnen und der Hydraulikzylinder spannt diese ganze Anlage noch einmal zusätzlich mit 90 Tonnen Spannkraft nach hinten über diesen Betonsockel ab. Okay, also hier sind wir jetzt irgendwie in der Werkstatt. Hier stehen Pistenbullis. Ja, und da haben wir jetzt auch zum Beispiel letzte Woche diese Rollenbatterie revisioniert. Das heißt, die wurde von der Stütze abgebaut, wurde komplett zerlegt. Es wurden sämtliche Bolzen ausgebaut, Riss geprüft, sämtliche Gleitlagerbüchsen wurden neu eingesetzt, teilweise neue Bolzen verbaut und das Ganze wieder komplettiert und zusammengebaut. Wie kommt das von der Stütze hierher? Das wurde mit einem Flaschenzug von der Stütze abgeseilt auf den Boden und dann mit einem Pistengerät vorne mit der Staplergabel bzw. mit dem Schild wurde das hier in die Werkstatt transportiert. Okay. Noch eine andere Frage bezüglich Transport. Die ganze Verpflegung hier für die Restaurants und so weiter, kommt das auch alles über die Kabinen? Es kommt alles mit der Seilbahn rauf. Ja. Es gibt eine Grundeindeckung im Herbst. Solange die Straße noch offen ist, kommt es mit dem LKW. Aber der Rest und die weitere Lieferungen während der Wintersaison wird alles mit der Bahn nach oben befördert. Okay, und die Straße geht bis wohin? Bis zur Bergstation? Die Straße geht bis hierher, bis ins Duxaferner-Haus. Gut, jetzt haben wir hier einiges gesehen. Jetzt ist die Frage, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Also ich glaube, dass wir sämtliche technischen Fragen so gut wie es gegangen ist beantwortet haben. Hoffe ich zumindest, dass alles erledigt wurde. Und das hat mich natürlich sehr gefreut auf so einen netten Besuch und war auch für mich eine sehr interessante Sache. Okay, dann vielen Dank und ihr lieben Hörer, den Rest müsst ihr euch jetzt selber anschauen. Und vielleicht begegnet ihr ja da dem Martin Steinlechner. Wir sind natürlich jederzeit bereit, für interessierte Besucher bei uns am Hintertuxer Gletscher eine Technikführung anzubieten, sowie für technische Fragen stellen wir natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Wie wäre das, wenn man Interesse hätte an so einer Technikführung, dann ruft man vorher an oder wie geht das? Am einfachsten wäre es, dass man im Vorhinein, ein paar Tage vorher, eine E-Mail schreibt, und zwar an die info@hintertuxergletscher.at und dann würde man das dann vereinbaren, ob es möglich ist und wann es möglich ist. Alles klar, gut, dann sage ich auch nochmal vielen Dank für die viele Zeit und die interessanten Aspekte hier und dann sage ich Tschüss. Danke und auf Wiederhören. Ja, dem bleibt nichts hinzuzufügen. Ihr wisst jetzt, wohin ihr euch wenden könnt, wenn ihr mal in die Eingeweide von so einer Bergbahn schauen wollt. Und ich kann mich nur noch mal bedanken bei Martin Steinlechner und seinen Kollegen,